König Lear. Eine Tragödie von William Shakespeare. König Lears Palast. Ich dachte, der König sei dem Herzog von Albanien gewogener als dem von Cornwall, Graf Gloucester. So schien es uns immer, Milord von Kent. Doch jetzt, bei der Teilung des Reichs, zeigt sich nicht, welchen der beiden Herzöge er höher schätzt. Denn so gleichmäßig sind die Teile abgewogen, dass die genaueste Forschung selbst sich für keine der Hälften entscheiden könnte. Ist das nicht euer Sohn, Milord, der da kommt? Seine Erziehung ist mir zur Last gefallen. Ich musste so oft erröten, ihn anzuerkennen, dass ich nun dagegen gestellt bin. Ich verstehe euch nicht. Seine Mutter und ich verstanden uns nur zu gut. Und dies Einverständnis verschaffte ihr früher einen Sohn für ihre Wiege als einen Mann für ihr Bett. Merkt ihr was von einem Fehltritt? Ich kann den Fehltritt nicht ungeschehen wünschen, da der Erfolg davon so anmutig ist. Doch habe ich auch einen rechtmäßigen Sohn, einige Jahre älter als dieser, den ich aber darum nicht höher schätze. Edmund! Milord! Kennst du diesen edlen Herrn, Edmund? Nein, Milord. Es ist Milord von Kent. Gedenke seinen Fort als meines verehrten Freundes. Mein Dienst sei euer Gnaden gewidmet. Er war 9 Jahre im Ausland und soll wieder fort. Der König kommt. Führt ein die Herren von Frankreich und Burgund, Gloucester. Sehr wohl, mein König. Dabei enthüllen wir den verschwiegenen Vorsatz. Die Karte dort. Wisst, dass wir unser Reich geteilt in 3. Es ist unser fester Schluss, von unserem Alter Sorg und Mühe zu schütteln, sie jüngerer Kraft vertrauend, während wir zum Grab entbürdet kriechen. Sohn von Cornwall und ihr gleich sehr geliebter Sohn Albanien, wir sind jetzt und gewillt, bekannt zu geben, der Töchter festbeschieden im Mitgift, dass wir künftigen Streit so begegnen. Die Fürsten Frankreich und Burgund, der erhabene Bewerber und der jüngen Tochter Gunst, verweilten lange hier in Liebeswerbung und harren auf Antwort. Deshalb schickte ich nach ihnen. Sagt mir, meine Töchter, da wir uns jetzt entäußern der Regierung, des Landbesitzes und der Staatsgeschäfte, welche von euch liebt uns wohl am meisten? Dass wir die reichste Gabe spenden, wo Verdienst sie und Natur heischt. Gonril, du Erstgeborene, sprich zuerst! Mein Vater, mehr liebe ich euch, als Worte je umfassen, weit inniger als Licht und Luft und Freiheit, weit mehr als was für reich und selten gilt, wie Schmuck des Lebens, Wohlsein, Schönheit, Ehre, wie je ein Kind geliebt, ein Vater Liebe fand. Der Atem dünkt mich arm, die Sprache stumm, weit mehr als alles das lieb ich euch. Was sagt Cordelia nun? Sie liebt und schweigt. All dies Gebiet, seht auf die Karte, von dem zu jenem Strich, an Schatzen, Forsten und Gefildenreich, an vollem Strömen und weitgrünen Triften beherrsche du. Dir und Albaniens Stamm sei dies auf ewig. Was sagt unsere zweite Tochter, die teure Regen, Cornwalls Gattin? Sprich. Ich bin vom selben Stoff wie meine Schwester und schätze mich ihr gleich. Mein treues Herz fühlt, All mein Lieben hat sie euch genannt. Nur bleibt sie noch zurück. Denn ich erkläre mich als die Feindin jeder anderen Lust, die in der Sinne reichstem Umkreis wohnt und fühl in eurer teuren Hoheit Liebe, mein einzig Glück. Arme Cordelia dann. Und doch nicht arm. Denn meine Lieb, ich weiß, wiegt schwerer als mein Wort. Dir und den Deinen bleibt als Erb auf immer dies zweite Drittteil unseres schönen Reichs. An Umfang, Wert und Anmut minder nicht, als was ich Gonrill gab. Nun, unsere Freude, du Jüngste, nicht Geringste, deren Liebe die Weine Frankreichs und die Milchburgunds nachstreben? Was sagst du, dir zu gewinnen ein reicheres Drittel als die Schwester? Sprich! Nichts, gnädiger Herr. Nichts. Nichts. Nichts. Aus nichts kann nichts entstehen. Nichts. Sprich noch einmal. Ich Unglückselige, ich kann nicht mein Herz auf meine Lippen heben. Ich lieb euer Hoheit, wie es meiner Pflicht geziemt, nicht mehr, nicht minder. Was, Cordelia. Bessere deine Rede, sonst schaffst du deinem Glück. Mein teurer Herr, ihr zeugtet, pflegtet, liebtet mich. Und ich erwidere euch diese Wohltat, wie ich muss. Gehorch euch, lieb euch und verehr euch hoch. Ja? Wozu den Schwestern Männer, wenn sie sagen, sie lieben euch nur? Würd ich je vermählt, so folgt dem Mann, der meinen Schwur empfing, halt meine Treu, halt meine Lieb und Pflicht. Gewiss, nie werd ich freien wie meine Schwestern, den Vater nur allein zu lieben. Kommt dir das vom Herzen? Ja, mein Vater. So jung und so unzärtlich? So jung, mein Vater, und so wahr. Sei's drum. Nimm deine Wahrheit denn zur Mitgift, denn bei der Sonne heiligem Strahlenkreis, bei Heka des Verderben und der Nacht bei allen Kräften der Planetenbahn, durch die wir leben und dem Tod verfallen, sag ich mich los hier aller Vaterpflicht, aller Gemeinsamkeit. Ruhe ist Güte, ja, der die eigenen Kinder macht zum Fraß, zu sättigen seine Gier, soll meinem Herzen so nahestehen, gleichen Trost und Mitleid finden als du. Du Angst, mein Kind, du. Du Schweigen! Tritt zwischen den Drachen nicht und seinem Grimm. Sie war mein Liebling und ich hoffte auf Trost von ihrer sanften Pflege. Fort! Mir auf den Arm! Mein Grab sei so mein Friede, als ich von ihr mein Vaterherz losreiße. Ruft mir Frankreich! Wer rührt sich? Ruf vor Gott! Ihr Cornwall und Albanien, zu meiner Töchter Mitgift schlagt ihr Drittteil! Stolz, den sie Geradheit nennt, vermehle sie! Euch beide kleide ich hier in meine Macht. Wir selbst im monatlichen Wechsel mit 100 ausgewählten Rittern, für die ihr sorgt, wohnen dann bei euch. Uns bleibt nur des Königs Namen und Ehre, die Macht, Verwaltung und der Krone Rente, geliebte Söhne, ist euer. Des zum Zeugnis teilt diesen goldenen Reif. Erhabener Alia, den ich als meinen König stets geehrt, geliebt als Vater und als Herrn begleitet, als höchsten Hort einschloss in mein Gebet. Der Bogen ist gespannt. In Frieden fallen. Herr, falle nur, ob auch die Spitze ins Herz mir bohrt. Sei kennt nur ohne Sitte, wenn Lia verrückt. Was tust du, alter Mann? Meinst du, dass Pflicht zu reden scheut, weil Macht zum Schmeicheln sinkt? Die Ehre fordert Geradheit, wenn Tönje töricht werden. Bleibe Herrscher und mit der besten Überlegung hemme die Frevele ein. Mit meinem Leben bürg ich, die jüngere Tochter liebt dich minder nicht. Schweigend? Bei deinem Leben? Mein Leben galt mir stets nur als ein Pfand zu wagen gegen deinen Feind. Gern opfere ich's für deine Wohlfahrt. Aus den Augen mir. Nimm zurück die Schenkung. Sonst, bis der Kehle Kraft versagt zu schreien, sag ich dir, du tust Unrecht. Rebell! Herre, bei deiner Lebenspflicht! Rebell! Weil du zum Wortbruch uns verleiten wolltest, spreche ich als Herrscher jetzt. Nimm deinen Lohn. 5 Tage gönnen wir, dich zu versehen mit Schirmung vor des Lebens Ungemach. Am 6. kehrst du den verhassten Rücken dem Königreich und weilt am 10. Tag in unserem Land dein verdammter Leib. So ist dein Tod. Hinweg! Bei Jupiter, dies widerrufe ich nicht. So lebt denn wohl, Fürst. Zeigst du so dich, Lia, lebt Freiheit auswärts und Verbannung hier. Dir, Jungfrau, seien die Götter mächtiger Hort, die richtig denkt und sprach das rechte Wort. Fahrt wohl, ihr Fürsten all. Kent muss von hinnen im neuen Land ein Schicksal zugewinnen. Hier sind Burgund und Frankreich, Hoher. Fürst von Burgund, zu euch erst spreche ich, der gleich diesem König um unsere Tochter war. Was als das Mindeste erwartet ihr als Mitgift oder steht von eurem Antrag ab? Erhabener König, mir genügt, was ihr freiwillig habt geboten. Und minder gebt ihr nicht. Gut, ja, Herzog. Als sie uns wert war, schätzten wir sie so. Und nun ist ihr Preis gesunken. Seht, da steht sie. Wenn etwas an der kleinen Schmucken laufe, oder sie ganz mit unserem Zorn dazu und weiter nichts eurer Hoheit noch gefällt, so nehmt sie. Sie ist euer. Mir fehlt die Antwort. Herr, wollt ihr mit allen Mängeln, die ihr eigen Freund gemieden, zu meines Hasses Trägerin eben erkoren, zu Mitgift Fluch, du Schwur von uns entfremdet, sie nehmen oder lassen? Herr, verzeiht, mit der Bedingung endigt jede Wahl. Lasst sie! Ihr nun! Frankreichs großer König, nicht so weit möchte ich eure Lieb missbrauchen, euch zu vermählen, wo ich hasse, lenkt zu besseren Zielen, ich bitte euch eure Wünsche, also auf dieses Wesen, das Natur errötet, anzuerkennen. Wahrlich, dies ist seltsam, dass sie, die eben noch euer Kleinod war, der Inhalt eures Lobs, Balsam des Alters, euer Bestes, Teuerstes, in diesem Nu so Unerhörtes tat, ganz zu zerreißen solch reich gewebte Gunst. Oh, ihr Vergehen muss unnatürlich, ungeheuer sein. Oder die Liebe, deren ihr euch rühmtet, ist tadelswert. So schlimm von ihr zu denken, heißt Glauben, wie Vernunft ihn ohne Wunder mir nimmer einimpft. Dennoch bitte ich, Herr, ermanglich auch der schlüpfrig glatten Kunst zu reden, nur zum Schein. Denn was ich ernstlich will, vollbring ich, ehe ich sage, dass ihr zeugt, es sei kein schnöder Makel, Mord noch Schmach, kein zuchtlos Tun, noch eher vergessener Schritt, der mir geraubt hat, euer Gnad und Huld. Nur weil mir fehlt, wodurch ich reicher bin, ein stets begehrend Aug und eine Zunge, die ich mit Stolz entbehr, obgleich ihr Mangel mir euren Beifall raubte. Besser wärst du, lebtest nicht, als mir zur Kränkung leben. Ist es nur das? Ein Zaudern der Natur, das oft die Tat unausgesprochen lässt, die es zu tun denkt? Herzog von Burgund, was sagt ihr zu der Braut? Liebe ist nicht Liebe, wenn sie vermengt mit Rücksicht, die seitab vom wahren Ziel sich wendet. Wollt ihr sie? Sie selbst ist ihre Mitgift. Hoher Liehe, gebt mir den Anteil, den ihr selbst bestimmt. Und hier nehme ich Cordelia bei der Hand als Herzogin Burgunds. Nichts! Nichts! Ich beschwör's, ich bleibe fest, nichts! Dann tut mir's leid, dass ihr zugleich den Vater verliert und den Gemahl, Cordelia. Fahr hin, Burgund. Da Wunsch nur nach Besitz sein Lieben ist, werd ich nie seine Gattin. Schönste Cordelia, du bist arm höchst reich, verbannt höchst wert, verachtet höchst geliebt. Dich nehme ich in Besitz und deinen Wert. Wie seltsam, Götter! Meiner Liebe glühen und Ehrfurcht muss aus kaltem Hohn erblühen. Sie musste Erb und Glück beim Könige verlieren, um über uns und Frankreich zu regieren. Du hast sie, Frankreich, sie sei dein. Denn nie hatte ich solch Kind und nimmer grüße sie mein altes Auge mehr. Folg deinen Wegen, ohn unsere Lieb und Gunst, ohn unseren Segen. Kommt, edle Fürsten, kommt! Sag deinen Schwestern Liebewohl. Mit Tränen verlässt Cordelia euch. Liebt unseren Vater. Ich leg ihn euch ans vielberedte Herz. So lebt denn beide wohl. Lehr uns nicht unsere Pflichten. Dem Gemahl sucht zu genügen, der aus des Glückes Almosen dich erhielt. Es geh euch wohl. Komm, komm, liebliche Cordelia. Schwester, ich habe nicht wenig zu sagen, was uns beide sehr nahe angeht. Ich denke, unser Vater will heute Abend fort. Ja, gewiss, und zu dir. Nächsten Monat zu uns. Du siehst, wie launisch sein Alter ist. Was wir darüber beobachten konnten, war bedeutend. Er hat immer unsere Schwester am meisten geliebt. Und mit wie armseligem Urteil er sie jetzt verstieß, ist zu auffallend. Ach, es ist die Schwäche seines Alters. Und schon in seiner besten und kräftigsten Zeit war er zu hastig. Wir müssen also von seinen Jahren nicht nur die Unvollkommenheiten längst eingewurzelter Gewohnheiten erwarten, sondern außerdem noch den störrischen Eigensinn, den gebrechliches und reizbares Alter mit sich bringt. Solch haltungsloses Auffahren wird uns nun auch bevorstehen, wie diese Verbannung kennt. Ich bitte euch, Schwester, lasst uns zusammenhalten. Behauptet unser Vater sein Ansehen mit solchen Gesinnungen, so wird jene letzte Übertragung seiner Macht uns zur Kränkung. Wir wollen es weiter überlegen. Es muss etwas geschehen. Und in der ersten Hitze. im Schloss des Grafen Gloucester. Kent, so verbannt. Frankreich im Zorn gegangen. Der König fort zur Nacht. Der Kron entsagt. Beschränkt auf Unterhalt. Edmund, was gibt's? Was hast du Neues? Verzeiht eure Gnaden, nichts. Warum steckst du so eilig den Brief ein? Ich weiß nichts Neues, Milord. Was für ein Blatt lasest du? Nichts, Milord. Nichts? Wozu dann die erschreckliche Eile, es wegzustecken? Ein Nichts bedarf keiner solchen Hast, sich zu verstecken. Lass sehen, gib. Ich bitte, Herr, verzeiht. Es ist ein Brief meines Bruders, den ich noch nicht ganz durchgesehen. Und soweit ich bis jetzt las, finde ich den Inhalt nicht für eure Durchlaucht geeignet. Gib mir den Brief, sage ich. Ich werde Unrecht tun. Ich mag ihn geben oder behalten. Der Inhalt, soweit ich ihn verstehe, ist zu tadeln. Lass sehen, lass sehen. Dieses Herkommen, diese Ehrfurcht vor dem Alter. Ich hoffe zu meines Bruders Rechtfertigung. Er schrieb dies nur als Prüfung und Versuchung meiner Tugend. Diese Ehrfurcht vor dem Alter verbittert uns die Welt für unsere besten Jahre, entzieht uns unser Vermögen, bis unsere Hinfälligkeit es nicht mehr genießen kann. Ich fange an, eine alberne, törichte Sklaverei in diesem Druck bejahrter Tyrannei zu finden, die da herrscht nicht, weil sie Macht hat, sondern weil man sie duldet. Komm zu mir, dass ich weiter hierüber rede. Wenn unser Vater schlafen wollte, bis ich ihn weckte, solltest du für immer die Hälfte seiner Einkünfte genießen und der Liebling sein deines Bruders. Edgar. Mein Sohn Edgar. Hat er eine Hand, dies zu schreiben? Ein Herz und ein Gehirn, dies auszubrüten? Wann bekamst du dies? Wer brachte dir's? Es ward mir nicht gebracht, Milord. Das ist die Feinheit. Ich fand's durch das Fenster meines Zimmers geworfen. Du erkennst deines Bruders Handschrift? Wäre der Inhalt gut, Milord, so wollte ich darauf schwören. Aber wenn ich auf diesen sehe, so möchte ich lieber glauben, sie sei es nicht. Edmund, es ist seine Hand. Sie ist's, Milord. Aber ich hoffe, sein Herz ist dem Inhalt fern. Ja. Ja, hat er dich nie zuvor über diesen Punkt ausgeforscht? Niemals, Milord. Doch habe ich ihn oft behaupten hören, wenn Söhne in reifen Jahren und die Väter auf der Neige ständen, dann sei von Rechts wegen der Vater des Sohnes Mündel und der Sohn Verwalter des Vermögens. Oh, Schurke. Schurke. Völlig der Sinn seines Briefes. Verruchter Bube. Unnatürlicher. Abscheulicher. Viehischer Schurke. Schlimmer als Viehisch. Geh gleich, such ihn auf. Ich will ihn festnehmen. Verworfener Bösewicht. Ich möchte mein Leben für ihn zum Pfande setzen, dass er dies geschrieben hat, um meine Ergebenheit gegen euch, Milord, auf die Probe zu stellen, ohne eine gefährliche Absicht. Ach, meinst du? Wenn's euer Gnaden genehm ist, stelle ich euch an einen Ort, wo ihr uns darüber reden hören und euch durch das Zeugnis eures eigenen Ohres Gewissheit verschaffen sollt, und das ohne Verzug noch diesen Abend. Er kann nicht solch ein Ungeheuer sein. Und ist's gewiss nicht, Milord. Gegen seinen Vater, der ihn so ganz, so zärtlich liebt, Himmel und Erde. Edmund, such ihn auf. Forsche mir ihn aus. Ich bitte dich, ich könnte nicht Vater sein, wenn ich hierzu die nötige Entschlossenheit besäße. Ich will ihn sofort aufsuchen, Milord. Die Sache fördern, wie ich's vermag, und euch von allem Nachricht geben. Edmund, jene letzten Verfinsterungen an Sonne und Mond weissagen uns nichts Gutes. Mag die Wissenschaft der Natur sie so oder anders auslegen? Die Natur empfindet ihre Geißel an den Wirkungen, die ihnen folgen. Liebe erkaltet, Freundschaft fällt ab, Brüder entzweien sich, in Städten Meuterei, auf dem Lande Zwietracht, in Palästen Verrat. Das Band zwischen Sohn und Vater zerrissen. Dieser mein Bube bestätigt diese Vorzeichen. Da ist der Sohn gegen Vater. Der König weicht aus dem Gleise der Natur, da ist Vater gegen Kind. Edmund, wir haben das Beste unserer Zeit gesehen. Ränke, Herzlosigkeit, Verrat und alle zerstörenden Umwälzungen folgen uns rastlos bis an unser Grab. Erforsche mir den Buben, Edmund, es soll dein Schade nicht sein. Tu's mit allem Eifer. Und der edle, treu geherzte Kent verbannt. Sein Verbrechen, Redlichkeit, seltsam. Seltsam. Natur, du meine Göttin, deiner Satzung gehorche ich einzig. Weshalb soll ich dulden die Plagen der Gewohnheit und gestatten, dass mich der Völker Eigensinn enterbt, weil ich ein 12, ein 14 Mond erschien nach einem Bruder? Was, Bastard? Weshalb unecht? Wenn meiner Glieder Maß so stark gefügt, mein Sinn so frei, so adelig meine Züge als einer Ehegemahlin Frucht. Warum mit Unecht uns brandmarken? Bastard, Unecht. Uns, die im heißen Diebstahl der Natur mehr Stoff empfahren und kräftigeren Feuergeist als im verdumpftem, trägem Schal im Bett verwandt wird auf ein ganzes Heer von Tröpfen, halb zwischen Schlaf gezeugt und Wachen. Drum, echt Bürger Edgar, mein wird noch dein Land. Des Vaters Liebe hat der Bastard Edmund wieder echtbürtige. Bäh, schönes Wort, echtbürtig. Wohl, mein echtbürtiger, wenn mein Erfinden glückt, stürzt den echtbürtigen der Bastard Edmund. Ich gedeih, ich wachse. Nun, Götter, schirmt Bastarde. Edgar? Bruder? Und husch ist er da wie die Katastrophe in der alten Komödie. Wie geht's, Bruder Edmund? In was für tiefsinnigen Betrachtungen? Ich sinne, Bruder, über eine Weissagung, die ich dieser Tage las, was auf diese Verfinsterungen folgen werde. Gibst du dich mit solchen Dingen ab? Ich versichere dich, die Wirkungen, von denen er schreibt, treffen leider ein. Unnatürlichkeit zwischen Vater und Kind. Tod, Teuerung, Auflösung alter Freundschaft. Spaltung im Staat, Drohungen und Verwünschungen gegen König und Adel, grundloses Misstrauen, Verbannung von Freunden, Auflösung des Heers, Trennung der Ehen und was sonst noch alles. Wann sahst du meinen Vater zuletzt? Nun, gestern Abend. Sprachst du mit ihm? Ja, 2 volle Stunden. Schiedet ihr in gutem Vernehmen? Bemerktest du kein Missfallen an ihm in Worten oder Mienen? Durchaus nicht. Besinne dich. Besinne dich, womit du ihn beleidigt haben könntest, und ich bitte dich, meide seine Gegenwart, bis eine kurze Zwischenzeit die Hitze seines Zorns abgekühlt hat, der jetzt so in ihm wütet, dass ihn kaum eine Misshandlung an deiner Person besänftigen würde. Irgendein Schurke hat mich angeschwärzt. Das fürchte ich auch. Ich bitte dich, weiche ihm sorgfältig aus, bis die Heftigkeit seines Ingrimms nachlässt, und wie gesagt, verbirg dich bei mir in meinem Zimmer, wo ich es einrichten will, dass du den Grafen reden hören sollst. Ich bitte dich, geh. Hier ist mein Schlüssel. Wagst du dich hervor, so geh bewaffnet. Bewaffnet, Bruder? Bruder, ich rate dir dein Bestes, geh bewaffnet. Ich will nicht ehrlich sein, wenn man Gutes gegen dich im Schilde führt. Ich habe dir nur schwach angedeutet, was ich sah und hörte, längst noch nicht, wie entsetzlich die Wirklichkeit ist. Bitte dich fort. Werde ich bald von dir hören? Zähle auf mich in dieser Sache. Ein gläubiger Vater. Und ein edler Bruder. So fern von allem Unrecht, dass er nie Argwohn gekannt, dessen dumme Ehrlichkeit mir leichtes Spiel gewährt. Ich sehe den Ausgang. Wenn nicht Geburt, schafft List mir Land und Leute. Und was mir nützt, das acht ich gute Beute. Musik. vor dem Palast des Herzogs von Albanien. Schlug mein Vater meinen Diener, weil der seinen Narren gescholten hat? Ja, gnädige Frau. Er kränkt mich. Bei Tag und Nacht. Jede Stunde bricht er hervor mit der und jener Unbill, die uns verstimmt und stört. Ich dulde es nicht. Die Ritter werden frech. Er selber schilt um jeden Tand. Wenn er vom Jagen kommt, will ich ihn jetzt nicht sehen. Sag, ich sei krank. Wenn ihr in eurem Dienst saumseliger werdet, so tut ihr recht. Die Schuld nehme ich auf mich. Jetzt kommt ihr, gnädige Frau, ich höre ihn schon. Zeigt ihm so träge Lässigkeit ihr wollt, du und die anderen. Ich wollte das Kind zur Sprache. Wenn sie missfällt, so ziehe er hin zur Schwester, die darin, weiß ich, einig ist mit mir und sich nicht meistern lässt. Der greise Tor, der immer noch die Macht behaupten will, die er verschenkt hat. Nun, bei meinem Leben, das Alter kehrt zur Kindheit und es braucht der strengen Zucht, wenn Güte ward missbraucht. Merkt ihr, was ich gesagt? Wohl, gnädige Frau. Und seinen Rittern gönnt nur kalte Blicke. Was draus erwächst, gleich viel. Sagt das den anderen auch. Ich nehme wohl Gelegenheit hieraus, mich zu erklären. Meiner Schwester schreibe ich gleich, dass sie verfährt wie ich. Besorgt das Mahl. Ich will im Haus sein, wenn der König kommt. Kann ich so gut nur fremde Sprache borgen, die meine Rede entstellt? So mag vielleicht mein guter Will in vollem Maß erreichen das Ziel, für das mein Äußeres sich verändert. Nun, du verbannter Kent, kannst du dort dienen, wo man dich verdammt? Und gib es Gott, soll dein geliebter König dich unermüdlich finden. Einen Augenblick auf das Essen warten. Geht! Lasst anrichten. Nun, wer bist du? Ein Mann, Herr. Was ist dein Beruf? Was willst du von uns? Mein Beruf ist nicht weniger zu sein, als ich scheine. Dem treu zu dienen, der es mit mir versuchen will. Den zu lieben, der ehrlich ist. Mit dem zu verkehren, der Verstand hat und wenig spricht. Den guten Leumund zu achten, zu fechten, wenn ich es nicht ändern kann, und keine Fische zu essen. Wer bist du? Ein recht treuherziger Kerl und so arm wie der König. Wenn du als Untertan so arm bist wie er als König, dann bist du arm genug. Was willst du? Dienst. Wen willst du dienen? Euch. Kennst du mich, Alter? Nein. Aber ihr habt etwas in eurem Wesen, das ich gern Herr nennen möchte. Was ist das? Hoheit. Was für Dienste kannst du tun? Ich kann ein erlaubtes Geheimnis verschweigen. Reiten, laufen, eine hübsche Geschichte langweilig erzählen und eine deutliche Botschaft schlicht bestellen. Wozu ein gewöhnlicher Mensch brauchbar ist, dafür tauge ich. Und das Beste an mir ist Fleiß. Wie alt bist du? Nicht so jung, Herr, ein Mädchen ihres Gesanges wegen zu lieben. Noch so alt, um ohne alle Ursache in sie vergafft zu sein. Ich habe 48 Jahre auf dem Rücken. Wenn du mir nach dem Essen nicht schlechter gefällst, so trennen wir uns nicht so bald. Das Essen! Holla, das Essen! Und wo ist denn der Bursch, mein Narr? Geh einer und ruf mir meinen Narren her. Milord, ich weiß nicht, was vorgeht, aber nach meiner Ansicht begegnet man eurer Hoheit nicht mehr mit der ehrerbietigen Aufmerksamkeit, wie man pflegte. Es zeigt sich ein großes Abnehmen der Höflichkeit, sowohl bei der Dienerschaft als auch beim Herzog und bei eurer Tochter selbst. So? Meinst du? Ich bitte euch, verzeiht mir, Milord, wenn ich mich irre, denn mein Diensteifer kann nicht schweigen, wenn ich eurer Hoheit beleidigt glaube. Du erinnerst mich nur an meine eigene Wahrnehmung. Ich bemerkte seit kurzem eine sehr kalte Vernachlässigung. Ich will genauer darauf Acht geben. Aber wo ist denn mein Narr? Ich habe ihn 2 Tage nicht gesehen. Seit der jungen Fürstin Cordelia Abreise nach Frankreich, gnädiger Herr, hat sich der Narr ganz abgehärmt. Still davon. Ich habe es wohl bemerkt. Geh und sag meiner Tochter Gonrill, ich wolle sie sprechen. Und ruft mir meinen Narren. Milord. Kommt, mein Freund, kommt doch näher. Kommt. Wer bin ich, Kerl? Miladys Vater. Miladys Vater. Milady Schurk, du verdammter Hund, du Lump. Du Schuff! Ich bin nichts von alledem, Milord. Ich bitte mir's aus. Wirfst du mir Blicke zu, du Hundsfott? Ach, ich lasse mich nicht schlagen, Milord. Auch kein Bein stellen, nur niederträchtiger Fußballspieler. Ich danke dir, Bursch. Du dienst mir und ich will dich lieben. Komm, Freund, steh auf, packt euch. Ich will euch Unterschiede ehren. Wollt ihr eure Fliegezäge noch einmal messen, so bleibt, sonst packt euch fort. Du, mein freundlicher Gesell, ich danke dir. Hier ist Handgeld auf deinen Dienst. Lass mich ihn auch dingen. Hier ist meine Kappe. Nun, mein schmuckes Bürschel, was treibst du? Höre, Freund, du tätst am besten, meine Kappe zu nehmen. Warum da? Warum? Weil du es mit einem hältst, der in Ungnade gefallen ist. Ja, wenn du nicht lächeln kannst, je nachdem der Wind kommt, so wirst du bald deinen Schnupfen weghaben. Da, nimm meine Kappe. Sieh, dieser Mensch da hat 2 von seinen Töchtern verbannt. Und der dritten wider Willen seinen Segen gegeben. Wenn du dem folgen willst, musst du notwendig meine Kappe tragen. Nun, wie steht's, Gevatter? Ich wollte, ich hätte 2 Kappen und 2 Töchter. Warum, mein Söhnchen? Wenn ich ihnen all meine Habe geschenkt hätte, die Kappen behielt ich für mich. Ich habe meine. Bettle du dir eine 2. von deinen Töchtern. Nimm dich in Acht, du. Die Peitsche. Wahrheit ist ein Hund, der ins Loch muss und hinausgepeitscht wird, während Madame Schoßhündin am Feuer stehen und stinken darf. Ein bitterer Narr. Weißt du den Unterschied, mein Junge, zwischen einem bitteren Narren und einem süßen Narren? Nein. Lehre ihn mich. Der dir's geraten, Lier, dein Land zu geben hin, den stell hierher zu mir. Oder stehe du für ihn. Der süß und bittere Narr zeigt sich dir nun sofort. Der einen im Scheckgewams, den anderen siehst du dort. Nennst du mich Narr, Junge? Alle deine anderen Titel hast du weggeschenkt. Mit diesem bist du geboren. Das ist kein so närrischer Gedanke, Herr. Du hattest wenig Witz in deiner kahlen Krone, als du deine goldene wegschenktest. Wenn ich diesmal in meiner eigenen Manier rede, so lass den peitschen, der es zuerst so findet. Nie machten Narren so wenig Glück, denn Weise wurden täppisch. Ihr bisschen Scharfsinn ging zurück und all ihr Tun ward läppisch. Seit wann bist du so reich an Liedern, hm? Das ward ich, Gevatter, seit du deine Töchter zu deinen Müttern machtest. Denn als du ihnen die Rute gabst und ihr selbst deine Hosen herunterzogst, da weinten sie aus freudigem Schreck. Ich sah aus bitterm Gram, dass solcher ein König spielt Versteck und zu den Narren kam. Bitte ich, Gevatter, nimm einen Schulmeister an, der deinen Narren lügen lehre. Ich möchte gern lügen lernen. Wenn du lügst, Bursch, so werden wir dich peitschen lassen. Mich wundert, wie du mit deinen Töchtern verwandt sein magst. Sie wollen mich peitschen lassen, wenn ich die Wahrheit sage. Du willst mich peitschen lassen, wenn ich lüge. Und zuweilen werde ich gepeitscht, weil ich's Maul halte. Lieber wollte ich alles in der Welt sein als ein Narr. Und doch möchte ich nicht du sein, Gevatter. Du hast deinen Witz von beiden Seiten abgestutzt und nichts in der Mitte gelassen. Da kommt so ein abgestutztes. Nun, Tochter, wieder deine Stirn umwölkt. Mir deucht, sie war die letzte Zeit zu finster. Nicht dieser freche Narr allein, Milord. Auch mancher eurer zügellosen Ritter sucht stündlich Zank und Unfug, schwelgt und rauft in unerträglich lästiger Wildheit. Herr, Ich glaubte, wenn ich dies euch angezeigt, ihr würdet's ändern. Doch befürchte ich nun nach dem, was ihr seit kurzem spracht und tatet, ihr schützt dies Treiben selbst und reizt dazu durch euren Beifall. Bist du meine Tochter? Hört mich. Ich wollte, ihr brauchtet den gesunden Sinn, der sonst, ich weiß, euch ziert. Und legtet ab die Launen, die seit kurzem euch verkehrt zu einer Sinnesart, die euch unnatürlich. Kannst nicht dein Esel merken, wenn der Karren das Pferd sieht. Heißer Hans, ich liebe dich. Kennt mich hier jemand? Nein, das ist nicht Lier. Geht Lier so, spricht so, wo sind seine Augen? Sein Kopf muss schwach sein oder seine Denkkraft im Todesschlaf. Sag, bin ich wach? Wer kann mir sagen, wer ich bin? Ich wüsste es gern. Lias Schatten. Aha. Und nach dem Zeichen des Königtums, der Einsicht und Vernunft, war es Täuschung, wenn ich glaubte, ich hätte Töchter. Aha. Die dich zum gehorsamen Vater machen werden. Euer Name, schöne, hohe Frau. Oh, geht, Milord. Dieses Erstaunen schmeckt zu sehr nach anderen von euren neuen Grillen. Ich ersuche euch nicht, meine wahre Absicht misszudeuten. So alt und würdig. Seid verständig auch. Ihr haltet 100 Ritter hier und Knappen. So wildes Volk, so schwelgerisch und frech, dass unser Hof, befleckt durch ihre Sitten, gemeiner Schenke gleicht. Unzucht und Lust stempelt ihn mehr zum Weinhaus und Bordell als fürstlichen Palast. Scham selber heischt Abhilfe schleunigt. Seid deshalb ersucht, von der, die sonst sich nimmt, um was sie bat, ein wenig zu vermindern euren Schwarm. Und wählt den Rest, der eurem Dienst verbleibt, aus Männern wohl anständig eurem Alter, die sich und euch erkennen. Sattelt die Pferde, ruft all mein Gefolge. Entarteter Bastard, ich will dich nicht belästigen. Noch bleibt mir eine Tochter. Ihr schlagt mein Dienstvolk und euer frecher Tross macht bessere, sich zu knechten. Milord Albanien, seid ihr's? Ist das euer Wille? Sprecht! Bringt meine Pferde! Das Essen, Milord. Ich will jetzt nichts essen! Undankbarkeit! Steinherzog Reul, du bist abscheulicher, wenn du dich zeigst dem Kind! Fasst euch, Milord. Verruchter Geier, du lügst! Mein Volk sind ausgewählte, wackere Männer! Höchst kundig aller Pflichten ihres Dienstes und die mit strenger Achtsamkeit genau auf ihre Ehre halten. O kleiner Fehl, wie schienst du an Cordelien mir so greulich, dass du dem Herzen alle Liebe drissest, in Galle sie zu verwandeln. O Lier, Lier, Lier, Lier! Herr, ich bin schuldlos, ja, ich ahne nicht, was euch bewegt. Es kann wohl sein, Milord. Höre mich, Natur! Hör, teure Göttin! Hör mich! Häm deinen Vorsatz, wenn dein Wille es war, ein Kind zu schenken, dieser Kreatur! Vater! Unfruchtbarkeit sei ihres Leibes Fluch! Vertrockne ihr die Organe der Vermehrung! Aus ihrem entarteten Blute erwachse nie! Ein Säugling, sie zu ehren! Muss sie kreißen! So schaff ihr Kind aus Zorn, auf das es lebe als widrig, quälend, missgeschickt für sie! Vater, hört auf! Es grab ihr Runzeln in die junge Stirn mit unversiegten Tränen! Es ist Furchen in ihre Wangen! Lass mich los! Alle Muttersorg und Wohltat erwidere sie mit Spott und Hohngelästerung, auf das sie fühle und mit viel mehr Schmerz ein undankbares Kind zu haben! Gnädiger Herr! Heil und Teufel! Ich bin beschämt, dass du so meine Mannheit kannst erschüttern, dass heiße Tränen, die mir wider Willen stürzen, dir geweint sein müssen. Pest und Gift kam über dich. Ich ich habe noch eine Tochter, die ganz gewiss mir freundlich ist und liebreich. Wenn sie das von dir hört, mit ihren Nägeln zerfleischt sie dir dein Wolfsgesicht. Du, dann findest du mich in der Haltung wieder, die du denkst, ich habe sie auf immer abgeworfen. Du sollst. Das schwöre ich dir. Habt ihr es gehört, Milord? Bei meiner großen Liebe, Goneril, ich kann nicht so parteiisch sein. Ich bitte euch, lasst das nur gut sein. Der Mann war gut beraten. 100 Ritter. Politisch wär's und sicher 100 Ritter zur Hand ihm lassen, dass bei jedem Traum, bei jeder Grill und Laune, Klag und Unlust, er seine Torheit stützt auf ihre Macht. Und unser Leben hing an seinem Wink. Hey, Oswald, hey! Du fürchtest wohl zu sehr. Besser als traut dich ihm zu sehr. Was er geäußert, schrieb ich meiner Schwester. Nimmt sie ihn auf mit seinen 100 Rittern, da ich den Nachteil ihr gezeigt... Nun, Oswald, hast du an meine Schwester dies geschrieben? Ja, gnädige Frau. Nimm dir Begleitung mit und schnell zu Pferd. Belehre sie, was ich besonders fürchte. Und füge selbst noch einen Grund hinzu, der dies noch mehr verstärkt. Nun mach dich auf und kehre bald zurück. Nein, nein, Milord, dies euer milchsanftes, allzu gütiges Wesen, ich will's nicht schelten. Doch euch trifft, verzeiht, mehr Tadel wegen Mangel an Verstand als Lob für törichte Sanftmut. Ob du das Rechte triffst, entscheid ich nimmer. Wer bessern will, macht oft das Gute schlimmer. Nun also... Gut, der Ausgang. Geh du voraus nach Gloucester mit diesem Brief. Sag meiner Tochter von dem, was du weißt, nicht mehr, als was sie nach dem Brief von dir erfragen wird. Wenn du nicht sehr eilst, werde ich noch vor dir dort sein. Ich will nicht schlafen, Milord, bis ich euren Brief bestellt habe. Wenn einem das Hirn in den Beinen säße, wärst da nicht in Gefahr, Schwielen zu bekommen? Ja, Bursch. Dann bitte ich dich, sei lustig. Dein Verstand wird nie auf Schlappschuhen gehen dürfen. Gib acht, deine andere Tochter wird dir artig begegnen. Denn obgleich sie dieser so ähnlich sieht wie die Krabbe dem Apfel, so weiß ich doch, was ich weiß. Na, was weißt du denn, mein Junge? Sie wird ihr an Geschmack so gleich sein wie eine Krabbe einer Krabbe. Das weißt du, warum einem die Nase mitten im Gesicht steht? Nein. Ei, um die Augen auf beiden Seiten der Nase zu halten, damit man in das, was man nicht herausriechen kann, ein Einsehen habe. Komm her. Ganz nahe. Ich tat dir Unrecht. Kannst du mir sagen, wie die Auster ihre Schale macht? Nein. Ich auch nicht. Was? Aber ich weiß, warum die Schnecke ein Haus hat. Warum? Nun, um ihren Kopf hineinzustecken. Nicht, um es an ihre Töchter zu verschenken und ihre Hörner ohne Futteral zu lassen. Ich will meine Natur vergessen, kein gütiger Vater mehr. Sind meine Pferde bereit? Deine Esel sind nach ihnen gegangen. Mit Gewalt muss ich wieder nehmen. Scheißal, Undankbarkeit. Wenn du mein Narr wärst, Gevatter, so bekämst du Schläge, weil du vor der Zeit alt geworden bist. Was soll's? Du hättest nicht alt werden sollen, ehe du klug geworden wärst. Ja, ja. Schützt vor Wahnsinn mich, vor Wahnsinn, Götter, schenkt Fassung mir. Nun, sind die Pferde bereit? Bereit, Milord. Komm, du. Komm. Ungern wäre ich wahnsinnig. Vor dem Schlosse des Grafen Gloucester. Gott grüß dich, Karin. Und euch, Herr. Ich bin bei eurem Vater gewesen und habe ihm die Nachricht gebracht, dass der Herzog von Cornwall und Regen, seine Herzogin, diesen Abend bei ihm eintreffen werde. Wie kommt das? Nun, ich weiß nicht. Ihr werdet die Neuigkeit gehört haben. Ich meine, was man sich zuraunt. Dennoch ist die Sache nur Ohrengeflüster. Ich? Nichts. Bitte euch, was sagt man? Habt ihr nicht gehört, dass es wahrscheinlich zum Krieg kommen wird? Zwischen den Herzögen von Cornwall und Albanien? Nicht ein Wort. So werdet ihr es noch hören. Lebt wohl, Herr. Der Herzog hier zur Nacht. So besser. Trefflich. Das webt sich mit Gewalt in meinen Plan. Mein Vater stellte Wachen, meinen Bruder zu fangen. Und ich habe ein häklich Ding noch auszurichten. Helft mir, Glück und Raschheit. Bruder, ein Wort. Was gibt es, Edmund? Bruder, komm! Mein Vater stellt dir nach. Flieh von hier. Kundschaft erhielt er, wo du dich versteckt. Dir wird die Nacht den besten Schutz gewähren. Sagtest du nicht etwas gegen Herzog Cornwall? Er kommt hierher bei Nacht in größter Eil und rege mit ihm. Hast du nichts gesagt von seinem Streite mit Albaniens Herzog? Besinne dich. Nein, wahrlich nicht ein Wort. Dem Vater höre ich kommen. Nun verzeih, verstellterweise muss ich mit dir fechten. Zieh, wehre dich zum Schein, dann mach dich fort. Erwieg dich! Komm zuvor. Licht! Hey, Licht! Flieh, Bruder! Fackel! Fackel! So leb wohl. Ein wenig Blut an mir zeugt wohl die Meinung von ernster Gegenwehr. Ich sah betrunken im Scherz mehr tun als dies. Nun, Edmund? Oh, Vater! Vater! Halt! Halt an ihm! Ist keine Hilfe! Wo ist der Schurke? Er stand im Dunkeln hier, sein Schwert gezückt, den Mond beschwörend mit verruchtem Zauber ihm hilfreich beizustehen. Nun, und wo ist er? Seht her, ich blute! Edmund! Wo ist der Schurke? Dorthin entflohen, als er auf keine Weise... Verfolgt ihn fort! Auf keine Weise was? ...mich überreden konnte, euch zu ermorden. Und ich ihm sagte, dass die Rachegötter auf Vatermord all ihren Donner schleudern und wie durch vielfach starkes Band dem Vater das Kind vereinigt sei. Entfloh er plötzlich. Oh, fliehe noch so weit. In diesem Land entgeht er nicht der Haft. Und trifft man ihn der Strafe. Unser Herzog, mein werter Fürst und Schutzherr, kommt zu Nacht. Kraft seiner Vollmacht, künd ich's aller Welt, dass wer ihn findet, unseren Dank verdient, bringt er den feigen Meuchler zum Gericht. Wer ihn verbirgt, den Tod. Der Herzog, was ihn herführt, weiß ich nicht. Die Häfen sperre ich all. Er soll nicht fliehen. Mein Fürst muss mir's gewähren. Auch sein Bildnis versend ich nah und fern. Das ganze Reich soll Kenntnis von ihm haben und mein Land... Du guter, würdiger Sohn, ich wirke es aus, dass du es besitzen darfst. Wie geht's, mein edler Freund? Seit ich hierher kam, was kaum geschehen, vernahm ich arge Dinge. Und sind Sie wahr, genügt wohl keine Strafe so großer Missetat? Wie geht's, Graf Gloster? Zerrissen ist mein altes Herz. Zerrissen. Was, meines Vaters Pate sucht euer Leben? Ihr, den mein Vater hat benannt, euer Edgar. Oh, Fürstin, Fürstin. Scham, verschwieg es gern. Hat er nicht Umgang mit den Wüstenrittern meines Vaters Dienst? Ich weiß nicht, Lady. Ja, gnädige Frau, er hielt mit jenem Schwarm. Ach, kein Wunder denn, dass er auf Bosheit sann. Sie trieben ihn zum Mord des alten Mannes, um seine Rentenschwelgen zu verprassen. Erst diesen Abend hat mir meine Schwester sie recht geschildert. Und mit solcher Warnung, dass, wenn sie kommen, um bei mir zu wohnen, ich nicht daheim sein will. Auch ich nicht, Regan. Edmund. Ich höre, ihr habt dem Vater euch bewährt als treuer Sohn. Ich tat nach Pflicht. Er deckte seine List auf und erhielt die Wunde hier, als er ihn greifen wollte. Setzt man ihm nach? Ja, gnädiger Herr. Wird er ergriffen, sollte ich niemand ferner vor seiner Bosheit scheuen. All meiner Macht steht euch zu Dienst, nach eigener Wahl. Ihr, Edmund, des Tugend und Gehorsam eben jetzt sich so bewährt, ihr sollt der Unsere sein. Gemüter solcher Treue tun uns Not. So zähle ich denn auf euch. Ich dien euch treu. Worin's auch sein mag. Dank für ihn, mein Fürst. Ihr wisst nicht, was uns hergeführt zu euch. So außer Zeit, in Finsternis der Nacht. Der Anlass, edler Gloster, hat Gewicht. Eures Rates sind wir sehr bedürftig. Mein Vater schreibt uns, und die Schwester auch, von Zwistigkeiten, die ich besser hielt zu schlichten, außerm Haus. Ihr, alter Freund, beruhigt euer Gemüt und steht uns bei mit höchst erwünschtem Rat in dieser Sache, die dringend Eile heischt. Ich dien euch gern. Euer Gnaden sind von Herzen mir willkommen. Der Schwester und des Vaters Boten sind hier und warten draußen auf Bescheid. Guten Morgen, mein Freund. Bist du hier vom Hause? Ja. Wo können wir unsere Pferde unterstellen? Im Dreck. Ich bitte dich, sag mir es, wenn du mich magst. Ich mag dich nicht. Warum behandelst du mich so? Ich kenne dich nicht. Kerl, ich kenne dich. Wer bin ich denn? Ein Schurke bist du. Ein Halunke. Ein Tellerlecker. Ein niederträchtiger, eitler, hohler, bettelhafter, dreirückiger, hundertpfündiger, schmutziger, grobstrümpfiger Schurke. Ein milchlebriger, ohrfeigen, einsteckender Schurke. Ein liederlicher, spiegelgaffender, überdienstfertiger, geschniegelter, taugenichts. Einer, der aus lauter Diensteifer ein Kuppler sein möchte und nichts ist als ein Gemisch von Schelm, Bettler, Lump, Kuppler. Und der Sohn und Erbe einer Bastardpetze, einer, den ich in Greinen und Winsen hineinprügeln will, wenn du die kleinste Silbe von dieser Aufzählung ableugnest. Was für ein Unterherr bist du, Kerl, so auf einen zu schimpfen, den du nicht kennst und der dich nicht kennt. Was hast du für eine eiserne Stirn, du Schuft, mir es abzuleugnen, dass du mich kennst? Sind's doch kaum 2 Tage, seit ich dir ein Bein stellte und dich vor dem König prügelte. Zieh, du Schuft, denn obgleich es Nacht ist, scheint der Mond. Ich will eine Mondscheintunke aus dir machen. Zieh, du niederträchtiger, infamer Kamerad von Barbiergesellen. Zieh! Schaut, ich habe nichts mit dir zu schaffen. Zieh uns fort. Du kommst mit Briefen gegen den König und nimmst der Puppe Eitelkeit Partei gegen die Majestät ihres Vaters. Zieh, Schuft, oder ich will dir deine Schenkel so zum Mus zerhacken. Zieh, Racker, stell dich! Hilfe! Hilfe! Dich, Bestie, zieh! Steh, Schuft, steh! Du geputzter Lumpenkerl, wehr dich! Hilfe, hoch! Dich. Was habt ihr vor? Auseinander! Waffen, Degen, was geht hier vor? Friede bei eurem Leben, der stirbt, wer sich noch rührt. Was habt ihr vor? Die Boten unserer Schwester und des Königs. Was ist euer Streit, sagt an? Kaum schöpfe ich Atem, Herr. Ich glaub's. Ihr habt den Mut so angestrengt. O feiger Schurk, Natur verleugne dich. Ein Schneider machte dich. Worüber bist du grimmig? Als solch ein Lump wie der ein Schwert soll tragen, der keine Ehre trägt. Wie kam der Zank? Das sag. Ja, die Poden sind sich ferner nicht als ich und solch ein Schuft. Weshalb nennst du ihn Schuft? Was sagt er dir? Sein Ansehen ist mir unerträglich. Was tatst du ihm zu leid? Herr, nicht das Mindeste. Dem König, seinem Herrn, gefiel es vor kurzem aus einem Missverständnis, mich zu schlagen, worauf er gleich zur Hand dem Zorne schmeichelnd rücklings mich hinwarf. Als ich lag, mich schimpfte und nahm so große Heldenmiene an, dass diese Mannestat der König pries, weil er zu Leibe ging dem Unbewehrten. Und noch verzückt von seinem Ritterwerk zog er aufs Neue hier. Holt mir die Blöcke her! Du alter Starrkopf, du Weißbärtiger Prahler, dich lehr ich. Ich bin zu alt zum Lernen. Holt nicht den Block für mich. Dem König dien ich. In seinem Auftrag ward ich abgesandt. Zu wenig Ehrfurcht zeigt ihr. Zu viel Trotz gegen die Gnade und Würde meines Herrn tut ihr das seinem Boten. Holt die Blöcke! Auf Ehr und Wort, bis Mittag soll er sitzen. Bis Mittag, bis zur Nacht. Die Nacht dazu. Nun, Lady, wäre ich eures Vaters Hund, ihr solltet so mich nicht behandeln. Da ihr sein Schurke seid, so will ich's. Er ist ein Kerl, so recht von jener Farbe, wie unsere Schwester schreibt. Kommt, bringt die Blöcke. Lasst mich euch bitten, Herr, dies nicht zu tun. Er ging zu weit. Sein Herr, der gute König, ahndet's gewiss. Doch diese niedere Züchtigung ist solcher Art, wie man verworfenen Tross für Diebstahl und sonst schimpfliches Vergehen bestraft. Der König muss es schwer empfinden, wird er so schlecht geehrt in seinem Boten, dass man ihn also einzwängt. Das vertret ich. Viel übler muss es meine Schwester deuten, dass einer ihren Dienstmann schmäht und anfällt, weil er ihr Wort befolgt. Schließt ihm die Beine. Kommt, werter Lord. Du tust mir leid, mein Freund. Der Herzog will's. Des heftiger Sinn bekanntlich keinen Einspruch, noch Hemmung duldet. Ich will für dich bitten. Nein, tut's nicht, Herr. Ich wacht und reiste scharf. Wie das erste schlafe ich was, dann kann ich pfeifen. Das Glück des braven Kerls kommt wohl einmal ins Stocken. Guten Morgen. Der Fürst tut Unrecht. Übel wird man's deuten. Du guter König machst das Sprichwort wahr. Du kommst jetzt aus dem Regen in die Traufe. Komm näher, leuchte dieser niedern Welt, dass ich bei deinem heitern Strahl den Brief durchlesen möge. Wahrlich, nur das Elend erfährt noch Wunder. Ich weiß, Cordelia schickt ihn, die schon zum Glück von meinem dunklen Leben Nachricht erhielt und sich die Zeit ersieht für diesen Gräuelzustand Heilung suchend und Abhilf. Ganz erschöpft und überwacht genießt den Vorteil müder Augen, nicht zu schauen dies schnöde Lager. Nun, Fortuna, gute Nacht. Noch einmal lächel und dreh dein Rad. Seltsam von meiner Tochter vom Hause so weggehen und den Boten mir nicht heimsenden. Wie ich dort erfuhr, war tags zuvor an dieser Reise hierher noch kein Gedanke. Heil dir, edler Herr. Wie? Treibst du diese Schmach zur Kurzweil? Nein, Milord. Der trägt grobe Kniegürtel. Pferde bindet man an den Köpfen, Hunde und Bären am Halse, Affen an den Lenden und Menschen an den Beinen. Wenn ein Mensch zu übermütig mit den Beinen gewesen ist, so muss er hölzerne Strümpfe tragen. Wer war's, der also dich misskannt, hierher dich so zu werfen? Beide. Er und sie, euer Sohn und Tochter. Nein. Ja. Nein, sage ich. Ich sage ja. Bei Jupiter schwöre ich nein. Bei Juno schwöre ich ja. Sie durften's nicht. Sie konnten's, wagten's nicht. Es ist mehr als Mord, die Ehrfurcht so gewaltsam zu verletzen. Erklär mir es in bescheidener Eil, wie hast du verdient, wie haben sie verhängt, die Schmach? Als ich im Hause eurer Tochter Regen die Briefe eurer Hoheit übergab, da, ehe ich aufstand von dem Platz, wo ich gekniet in Demut, kam halb atemlos ein Bote dampfend heiß und keuchte vor die Grüße seiner Herren Gunnel. Gab war ich gleich der Erste seinen Brief, der flugs gelesen ward. Auf dessen Inhalt beriefen sie die Reisigen, nahmen Pferde, hießen mich folgen und gelegentlich der Antwort warten, gaben kalte Blicke. Und da ich hier den anderen Boten traf, des Willkommen meinen, wie ich sah, vergiftet, derselbe Bube, der so frech sich neulich vergangen, wieder eure Majestät, mehr Manns als Urteils in mir fühlend, zog ich. Er weckt das Haus mit lautem Feigenschrei. Euer Sohn und Tochter fanden dies Vergehen wert, solcher Schmach, die ich hier dulde. Der Winter ist noch nicht vorbei, wenn die wilden Gänse nach der Seite ziehen. Gehen die Väter nackt, so werden die Kinder blind. Kommen sie geldbepackt, wie artig scheint das Kind. Fortuna, die arge Hur, tut auf den Reichen nur. Aber dir werden deine lieben Töchter noch so viel aufzählen, dass du fürs ganze Jahr genug haben wirst. Der Krampf mir zum Herzen schwillt. Wo ist diese Tochter? Beim Grafen, Herr. Hier im Haus. Folgt mir nicht. Bleibt hier. Versahst du mehr nicht, als was du erzählt? Nein. Wie kommt der König mit so kleiner Zahl? Wärst du für diese Frage in den Block gesetzt, so hättest du es wohl verdient. Warum? Na. Wir wollen dich zur Ameise in die Schule schicken, um dich zu lehren, dass es im Winter keine Arbeit gibt. Alle, die ihrer Nase folgen, werden durch ihre Augen geführt, bis auf die Blinden. Und gewiss ist unter 20 nicht eine Nase, die den nicht röche, der stinkt. Herr, wer euch dient für Gut und Geld und nur gehorcht zum Schein, packt ein, sobald ein Regen fällt, lässt euch im Sturm allein. Doch ich bin treu, der Narr verweilt, lässt fliehen der weisen Scham. Der Schelm wird Narr, wenn er enteilt, der Narr kein Schelm für wahr. Wo hast du das gelernt, Narr? Nicht im Block. Narr? Verweigern, mich zu sprechen? Ja, Herr. Sie krank, sind müde? Sie reisten scharf, den Narr? Ja, Ausflüchte okay. Nur. Bilder von Abfall und Empörung. Gloster, schaff mir bessere Antwort. Teurer Herr, ihr kennt des Herzogs feurige Gemütsart, wie unbeweglich und bestimmt er ist in seinem Sinn. Feurige Gemütsart, Pest, Rache, Tod, Vernichtung, den Herzog Cornwall will ich sprechen und sein Weib. Nun wohl, mein teurer Herr, so sagt ich's auch. So sagtest du's? Verstehst du mich auch, Mann? Ja, Herr. Der König will mit Cornwall sprechen. Der Vater mit seiner Tochter sprechen. Sagtest du ihnen das? Ja, ja, Herr. Geht, sag dem Herzog und seinem Weib, ich will sie sprechen, jetzt, alsbald. Heißt sie erscheinen, sonst schlage ich an der Kammertür die Trommel, bis sie den Schlaf zu Tod erschreckt. Ach, wär alles gut doch zwischen euch. Mein Herz schwillt an. Hinunter mit dir, du Herz. Ruf ihm zu, Gevatter. Wie die alberne Köchin den Aalen, als sie sie lebendig in die Pastete tat. Sie schlug ihn mit einem Stecken auf die Köpfe und rief hinunter, ihr Gesindel, hinunter. Ihr Bruder war es, der aus lauter Güte für sein Pferd ihm das Heu mit Butter bestrich. Guten Morgen euch. Euch beiden. Heil euch, gnädiger Herr. Ich bin erfreut, Eure Majestät zu sehen. Regan, ich denke, du bist. Wärst du es nicht, ich schiede mich von deiner Mutter Grab, weil sie eine Ehebrecherin verschlösse. Geliebte Regan, deine Schwester taugt nicht. Undank, mein Herz, ich kann kaum sprechen. Einen Becher. Nimmer wirst du's glauben, mit wie entartetem Wo bleibt der Becher? Ich bitte euch, habt Geduld. Ich kann nicht denken, dass sie nur im Kleinsten gefehlt in ihrer Pflicht. Hat sie vielleicht gehemmt den Unfug eures Schwarms, Milord, so war es aus solchem Grund und gutem Zweck, dass sie kein Tadel trifft. Kein Tadel trifft? Mein Fluch auf sie! Oh, Milord! Ihr seid alt. Natur in euch steht auf der letzten Neige ihres Bestands. Euch sollt ein kluger Sinn, der euren Zustand besser kennt als ihr, zügeln und lenken. Darum bitte ich euch, kehrt heim zu unserer Schwester. Zu eurer Schwester? Sagt ihr, Herr, ihr kränktet sie. Ich ihr Verzeihung bitten? Liebe Tochter, ich bekenne es, ich bin alt, Alter ist unnütz, auf den Knien bitte ich, gewähre mir Bekleidung, Kost und Bett. Lasst ab, Herr, das sind törichte Reden. Kehrt heim zu meiner Schwester. Niemals, Regan. Halb mein Gefolge hat sie mir genommen, mich finster angeblickt, mit ihren Worten recht schlangenartig mir ins Herz gestochen. Des Himmels aufgehäufte Rachefall auf ihr undankbares Haupt, Lähmung, Schlage ihre jungen Glieder! Pfui, Herr, oh pfui. Götter! Das wünscht ihr einst auch mir, wenn rascher Zorn... Nein, Regen. Nie empfängst du meinen Fluch. Dein zart gestimmtes Herz gibt nimmer dich der Rauheit hin. Ihr Auge sticht, doch deins tut wohl und brennt nicht. Nimmer könntst du grollen bei meiner Freude, mein Gefolg vermindern, mit herben Zank meine Rent mir schmälern und endlich gar mit Kett und Riegel mir den Eintritt werden. Nein, nein, du lerntest besser die Pflichten der Natur, der Kindschaft Band, der Ehrfurcht Zoll, die Schuld der Dankbarkeit. Du hast des Reiches Hälfte nicht vergessen, womit ich dich beschenkt. Nun, Herr, zur Sache. Ja. Wer blockte meinen Diener? Regen, ich hoffe, du wusstest nicht darum. Wer kommt da? Goneril. Goneril? Ja, sie schrieb mir heute, ihr kommen. Goneril? O ihr Götter, wenn ihr die Alten liebt, euer mildes Zepter gehorsam zulässt, ihr, die ihr selber alt seid, macht es zu eurer Sache, steht mir bei. Goneril. O Regen, kannst du bei der Hand sie fassen? Goneril, wagst du es, mich anzusehen? Warum sollte ich es nicht? Was fehlt dich denn? Nicht alles ist ja fehl, was Alter, Schwachheit und Torheit Fehler nennt. Ihr Sehnen seid zu starr, noch reißt ihr nicht? Hört, Vater, ihr scheint schwach und seid es auch. Wollt bis zum Ablauf eures Monats ihr zurückgehen? Zurück zu? Bei der Schwester wohnen. Dann halb euren Zug entlassend, kommt zu mir. 50 Mann? Ich bin jetzt fern vom Haus und nicht versehen, wie es sich ziemt für euren Unterhalt. Zurück zu ihr? Und 50 Mann entlassen? Nein. Eher schwöre ich jedem Obdach ab. Setze mich aus der Tyrannei der Luft und will Kamerad mit Wolf und Eule werden. Zurück zu ihr? Heißblütiger Frankreich, der mein jüngstes Kind ohn Erbgut nahm, noch eher zwing ich mich an deinem Throne kniend wie ein Knecht ein ärmlich Brot und Jahrgeld zu erbetteln. Zurück zu ihr? Verlangt doch lieber, dass Sklav ich werd und saumt hier einem Schuft. Wie's euch beliebt. Ich bitte dich, Tochter, mach mich nicht verrückt. Ich will dir nicht zur Last sein. Kind, leb wohl. Wir wollen uns nicht mehr treffen, nicht mehr sehen. Ich hab Geduld. Ich kann bei Regen bleiben. Ich und die 100 Ritter. Oh, nicht so ganz. Ich zählte nicht auf euch, bin nicht gerüstet, euch zu empfangen. Hört die Schwester, Herr. Denn wer euer Zürnen mit Vernunft betrachtet, muss ich doch sagen, ihr seid alt und so... Ist es? Doch weiß sie, was sie tut. Ist das so recht? Ich darf's behaupten, Herr. Was? 50 Ritter? Ist's nicht genug? Kann so viel Volk am Ende in meinem Haus bei zweierlei Befehl in Freundschaft stehen? Es ist schwer, beinahe unmöglich. Was braucht ihr, Herr, noch andere Dienerschaft als meiner Schwester, Leute, oder meine? Bringt mir nur 25, denn nicht mehr kann ich beherbergen und zugestehen. Ich gab euch alles. Und zur rechten Zeit. Macht euch zu meinen Pflegern und Verwaltern. Nur diese Anzahl zum Gefolge... behielt ich mir vor. Was, muss ich zu dir kommen mit 25? Regen, sagtest du 25? Ja, und sag es noch einmal, Milord. Nicht mehr! Wie hübsch ein bös Geschöpf noch aussehen kann. Hör, Goneril, ich gehe mit dir. Denn du gestehst mir zweimal 25 und du verdoppelst ihre Liebe. Hört mich, Herr. Was braucht ihr 25? 10? Ja, fünf. In einem Haus, wo euch zweimal so viel zu Diensten steht. Was braucht ihr einen nur? Ihr Götter, Geduld. Ich brauche Geduld. Ihr seht mich hier, einen armen alten Mann, gebeugt durch Gram und Alter, zwiefach elend. Seid ihr's, die dieser Töchter Herz empört wider den Vater? Nährt mich nicht so sehr, es zahm zu dulden, weckt mir edeln Zorn. O, lasst nicht Weiberwaffen, Wassertropfen des Mannes Wangen entehren. Nein, ihr Teufel, ich will mir nehmen solche Rache an euch, dass alle Welt, ich will solche Dinge tun, dass, was weiß ich selbst noch nicht, doch, das sollen sie werden, das Grauen der Welt. Ihr denkt, ich werde weinen. Nein, weinen will ich nicht. Wohl hab ich Grund zum Weinen. Doch dies Herz soll er in 100.000 Scherben splittern, bevor ich weine. Oh, Narr. Ich werde rasen. Gehen wir hinein. Es kommt ein Sturm. Das Haus ist klein. Es fasst den Alten nicht und sein Gefolg. Es ist seine Schuld. Er nahm sich selbst die Ruhe. Nun büßt er seine Torheit. Wo ist Mylord von Gloucester? Er ging dem Alten nach. Dort kommt er wieder. Wo geht der König hin, Mylord von Gloucester? Er will zu Pferd. Doch weiß ich nicht, wohin. Mylord, er sucht ihn ja nicht, hier zu bleiben. Oh Gott, die Nacht bricht ein. Der scharfe Wind weht schneidend. Viele Meilen ringsumher ist kaum ein Busch. Oh Herr, dem Eigensinn wird ungemach, dass er sich selber schafft, der beste Lehrer. Schließt des Hauses Tor. Er hat verwegene Diener im Gefolg, wozu ihn die anhetzen, da so leicht sein Ohr betört wird. Das muss Vorsicht scheuen. Schließt aber fort, der Herr. Die Nacht ist schlimm und Regan rät uns gut. Kommt aus dem Sturm. Natürliche Begegnung gefällt mir nicht. Als ich die Schwestern um Erlaubnis bat, mich des Königs erbarmen zu dürfen, da verboten sie mir den Gebrauch meines eigenen Hauses, befahlen mir bei Strafe ihrer ewigen Ungnade, weder von ihm zu sprechen, für ihn zu bitten, noch ihn auf irgendeine Weise zu unterstützen. Höchst grausam und unnatürlich. Ich erhielt diesen Abend einen Brief. Es ist gefährlich, davon zu reden. Ich verschloss den Brief in meinem Kabinett. Die Kränkungen, die der König jetzt duldet, werden schwer geahndet werden. Ein Teil des Heeres Frankreichs ist schon gelandet und wir müssen mit dem König halten. Ich will ihn aufsuchen und ihn heimlich unterstützen. Und sollte es mein Tod sein, dem König, meinem alten Herrn, muss geholfen werden. Es sind seltsame Dinge im Werk. Edmund, ich bitte dich, sei behutsam. Den Eifer mit Verlaub berichtigt dem Herzog um die Kunde von dem Brief. Dies wirkt als Großverdienst. Er soll mir's lohnen mit meines Vaters Raub, den Gütern allen. Die Jungen steigen, wenn die Alten fallen. Einsame Gegend in der Heide. Außer schlechtem Wetter. Ein Mann, gleich diesem Wetter höchst bewegt. Ich kenne euch. Wo ist der König? Im Kampf mit dem erzürnten Element. Er heißt den Sturm, die Ehre wehen ins Meer. Oder die krause Flut das Land ertränken, dass alles wandle oder untergehe. Doch wer ist mit ihm? Der Narr allein, der wegzuscherzen strebt, sein Herz erschütternd leid. Ich kenne euch, Herr, und mag es auf die Bürgschaft meiner Kunde, euch Wichtiges zu vertrauen. Es trennt ein Zwiespalt, wiewohl sie noch den Schein davon verhüllen, in gleicher List, Albanien und Cornwall. Sie haben Diener, treu zum Schein, die heimlich Spione Frankreichs sind und ihm berichten vom schweren Joch, das beide auferlegt, dem alten König. Von noch tieferen Dingen, wozu vielleicht dies nur ein Vorspiel war. Doch ist's gewiss, von Frankreich kommt ein Heer in dies zerrissene Reich. Und nun für euch. Wagt ihr's so fest zu bauen auf mein Wort, dass ihr nach Dover gleich enteilt, so findet ihr jemand, der euch dankt. Erzählt ihr treu, welch unnatürlich sinnverwirrend Leid des Königs Klage weckt. Ich bin ein Edelmann von altem Blut, und weil ich euch als zuverlässig kenne, vertraue ich euch dies an. Ich werde euch weiterhören. Nein, jetzt nicht. Doch zur Bestätigung, ich sei Größeres als mein äußerer Schein, empfangt die Börse und nehmt, was sie enthält. Wenn ihr Cordelien seht und daran zweifelt nicht, zeigt ihr den Ring. Nennen wird sie euch den Freund, dessen Namen euch jetzt noch unbekannt. Oh, welch ein Sturm! Ich will den König suchen. Ihr geht diesen Weg, ich jenen. Wer zuerst ihn antrifft, ruft dem anderen zu. Dem Donnerkeil der Eichen spaltet, versenkt mein weißes Haupt. Du Donner, schmetternd schlag flach das Mächt runterwelt, zerbrichst die Formen der Natur, vernicht die Keime, aus denen undankbar Menschen werden. Ach, Gevatter, Hofweihwasser in einem trockenen Hause ist besser als das Regenwasser draußen. Lieber Gevatter, hinein und bitte um deiner Töchter Segen. Das ist eine Nacht, die sich weder des Weisen noch des Toren erbarmt. Rastle nach Herzenslust, spei Feuer, flute Regen. Nicht Regen, Wind, Blitz, Donner sind meine Töchter. Euch schelte ich grausam nicht, ihr Elemente, euch gab ich Krone nicht, nannt euch nicht Kinder. Euch bindet kein Gehorsam, darum kühlt die grause Lust. Hier steh ich, euer Sklav, ein alter Mann, arm, elend, siech. Verachtet. Knechte helfen nenne ich euch, die ihr im Bunde mit zwei verruchten Töchtern steht. Türmt eure hohen Schlachten rein auf ein Haupt so alt und weiß als dieses. Pfui! Schämt euch, ihr Stürme! Ein Weiser und ein Narr! Oh, seid ihr hier, Milord? Was sonst die Nacht liebt, liebt solche Nacht noch nicht. Des Himmels Zorn scheucht selbst die Wanderer der Finsternis in ihre Höhlen. Kein menschlich Wesen erträgt solch Leid und Grauen. ihr Götter! Genug! Sucht eure Feinde auf! Zittre du, Frevler, auf dem verborgene Untat ruht, vom Richter noch ungestraft. Versteck dich, blutsche Hand, mein eitrer Schurk und du, o Tugendheuchler, der in Blutschande lebt. Zerscheitere Sünder, der unter Mantel frommer Ehrbarkeit Mord stiftet. Was wollt ihr von mir? Ich bin ein Mann, an dem man mehr gesündigt, als er sündigte. O Gott mit bloßem Haupt, mein gnädiger Herr, nah bei ist eine Hütte, die bietet etwas Schutz doch vor dem Sturm. Ruht dort, indes ich in das Haus der Tochter zurückgehe und da trotze ihr karges Mitleid. Mein Geist beginnt zu schwinden. Wie geht's, mein Junge? Komm, mein Junge. Friert dich. Mich selber friert's. Wo ist die Streu, Kamerad? Die Kunst der Not ist wundersam. Sie macht selbst Schlechtes köstlich. Nun zu deiner Hütte. Du armer Schelm und Narr, mir blieb ein Stückchen vom Herzen noch. Und das bedauert dich. Windelwitz nur schwach und gering bestellt, ob heißer bei Regen und Wind. Er füge sich still in den Lauf der Welt. Der Regen regnet jeglichen Tag. Wahr, lieber Junge. Wahr, wahr. Komm. Stütz mich. Zeigt uns die Hütte. Das ist eine hübsche Nacht, um eine Buhlerin abzukühlen. Ich will eine Prophezeiung sprechen, ehe ich gehe. Wenn Priester Worte nicht Werke häufen, wenn Brauer in Wasser ihr Malz ersäufen, wenn der Schneider den Junker Lehrer nennt, kein Ketzer mehr, nur der Buhler brennt, wenn Richter ohne Falsch und Tadel, wenn ohne Schulden Hof und Adel, Lästerung nicht auf Zungen wohnt, der Gaun an des nächsten Beutel schont, wenn die Buchreihe Gold im Felde beschauen und Hure und Kuppler Kirchen bauen, dann kommt das Reich von Albion in große Verwirrung und Konfusion. Dann kommt die Zeit, wer's lebt zu sehen, dass man mit Füßen pflegt zu gehen. Diese Prophezeiung wird Merlin machen, wenn ich lebe vor seiner Zeit. Hier ist's, Milord. Oh, geht hinein, Milord. Die Tyrannei der offenen rauen Nacht hält die Natur nicht aus. Lass mich zufrieden. Ich bitte euch, kommt. Willst du das Herz mir brechen? Mein eigenes Er. Oh, geht hinein, mein König. Dir dünkt es hart, dass dieser wütige Sturm uns bis zur Haut durchdringt. So ist es dir. Doch wo sich größere Krankheit eingenistet, fühlt man die mindere kaum. Der Sturm im Geist raubt meinen Sinnen jegliches Gefühl. Nicht weinen will ich, will's erdulden, Armut ohne Dach. Geht denn nein, mein guter König. Bitte, geh du voran. Sorg für dich selbst. Der Sturm erlaubt nicht nachzusinnen. Narr, geh voran. Nun geh doch. Ich will beten und dann schlafen. Geht. Ihr armen Nackten, wo ihr immer seid, die ihr des tückischen Wetters Schläge duldet, wie soll euer schirmlos Haupt hungern bleib, der Lumpen offene Blöß euch Schutz verleihen von Stürmen so wie die? O, daran dachte ich zu wenig sonst. Du Pomp, fühl einmal, was Armut fühlet, dass du hinschüttest für sie dein Überflüssiges und rettest die Gerechtigkeit des Himmels. Ein guter König, geht hinein. Anderthalb Klafter. Anderthalb Klafter. Hey! Ha? Anderthalb Klafter. Anderthalb Klafter. Armer Toms. Geh nicht hinein! Gevatter, hier ist ein Geist! Hilfe, Hilfe! Gib mir die Hand. Wer ist da? Ein Geist! Ein Geist! Er sagt, er heiße Arme Pops! Wer bist du, der im Stroh hier murmelt? Komm heraus! Ich hört, ich sei geächtet. Und durch die günstige Höhlung eines Baums entkam ich nach der Jagd. Mein Gesicht schwärzt dich mit Schlamm, die Lenden schürzt dich, zaust den Knoten all mein Haar. Und mit entschlossener Nacktheit trotz ich dem Sturm und den Verfolgungen des Himmels. Armer Törlegut. Armer Toms. So bin ich etwas noch. Als Edgar. Nichts. Hinweg! Der böse Feind verfolgt mich! Geh in dein kaltes Bett. Und wärme dich. Du gabst wohl alles deinen beiden Töchtern und kamst dann so herunter. Wer gibt dem armen Toms was, den der böse Feind durch Feuer und durch Flammen geführt hat, durch Flut und Strudel, über Moor und Sumpf, der ihm Messer unter das Kissen gelegt hat und Schlingen unter seinen Stuhl, der ihm Rattengift die Suppe tat, der ihm Hoffart eingab, auf einem braunen, trabenden Ross über 4 Zoll breite Stege zu reiten und seinem eigenen Schatten wie ein Verräter nachzujagen. Gott schütze deine 5 Sinne. Amen. Gott schütze dich vor Wirbelwinden, vor bösen Sternen und Seuchen. Toms friert. Gebt dem armen Tom sein Almosen. Gebt denen, die der böse Feind heimsucht. Ja, ja. Hier könnte ich ihn jetzt haben. Und hier. Und da. Und hier wieder. Und hier. Und hier. Und da. Sag doch, konntest du nichts retten? Gabst du alles hin? Mhm. Nein, er behielt einen Laken. Sonst wäre er nackt. Und wir müssten uns alle schämen. Ach, brachten dich die Töchter in solch Elend? Herr, er hat keine Töchter. Er hat keine? Diese kalte Nacht wird uns alle zu Narren und Tollen machen. Hüte dich vor dem bösen Feind. Gehorch deinen Eltern. Halte dein Wort, fluche nicht, Verführe nicht deines nächsten verlobte Braut. Stelle deine Sache nicht auf eitle Pracht. Ach, Toms friert. Was bist du gewesen? Ein Verliebter. Stolz an Herz und Sinn, der sein Haar kräuselte, Handschuhe an seiner Kappe trug, den Lüsten seiner Gebieterin frönte und das Werk der Finsternis mit ihr trieb. Ich schwur so viele Eide, als ich Worte redete und brach sie im holden Angesicht des Himmels. Schlief ein im Gedanken der Wollust und erwachte, sie auszuführen. Den Wein liebte ich kräftig, die Würfel heftig und mit den Weibern übertraf ich den Großtürken. Falsch von Herz, leicht von Ohr, blutig von Hand, Schwein in Faulheit, Fuchs im Stehlen, Wolf in Gier, ja. Hund in Tollheit, ja. Löwe in Raubsucht. Ja. Lass nicht das Knarren der Schuhe, noch das Rascheln der Seide dein armes Herz den Weibern verraten. Trotze dem bösen Feind. Immer noch durch den Hagdorn saust der kalte Wind, ruft Summ! Summ! Ah, oui. Summ! Ist der Mensch nicht mehr als das? Betracht ihn recht. Der natürliche Mensch ist nicht mehr als solch ein armes, nacktes, zweizinkiges Tier wie du. Wie geht's, mein König? Wer seid ihr? Wer kommt da? Wen sucht ihr? Eure Namen? Wie, gnädiger Herr, nicht bessere Gesellschaft. Kommt mit mir. Meine Treue erträgt es nicht zu folgen eurer Töchter hartem Willen. Erst rede ich noch mit diesem Philosophen. Woher entsteht der Donner? Mein teurer Herr, nehmt seinen Vorschlag an, geht in das Haus. Psst! Ein Wort mit diesem kundigen Thebaner. Was ist dein Studium? Den Teufel fliehen und Ungeziefer töten in der Welt. Ah. Ah, ja, ja. Ein Wort noch insgeheim mit euch. Kommt dort drüben. Von einem Anschlag, ihn zu töten, hörte ich. Ich habe eine Sänfte, legt ihn da hinein und rasch nach Dover, wo ihr finden werdet Schutz und Willkommen. Ich bitte eure Hoheit. Mein edler Philosoph begleitet uns. Ja, Toms friert. So, folge uns. Komm mit uns. Ja, komm. Komm, mein Athener. Herr Roland kam zum finsteren Turm. Sein Wort war stets, seid auf der Hut. Ich wittere Britenblut. Als in der freien Luft. Die Götter lohnen euch eure Freundlichkeit, Milord von Gloucester. Kommt herein, Hoheit! Kommt all herein! Kommt! Hier, meine Töchter, Golri und Regen, spreche ich euer Urteil. Denkt er, seine Töchter stünden vor ihm? Alle Kraft seines Geistes ist seinem Schmerz um seine Töchter gewichen. Komm, mein armer Toms, setz dich hierher, neben mich, mein Philosoph, du hochgelahrter Richter. Ja. Nun, bester Herr, Oh, steht nicht so betäubt. Wollt ihr euch legen, auf den Kissen ruhen? Erst das Verhör. Bringt mir die Zeugen her. Seines Geistes Auge täuscht ihm irre Bilder vor. Welche Nacht. Kommt alle her. Kommt. Setzt euch. Ihr seid doch die Geschworenen. Lasst uns gerecht verfahren. Ja. Seht mir laut, wie er auf die leeren Stühle starrt, als säßen dort leibhaftig seine Töchter. Das ist Goneril. Sprecht über sie zuerst. Ich schwöre hier vor dieser ehrenwerten Versammlung, sie hat den armen König, ihren Vater, mit Füßen getreten. Kommt, Lady! Ist euer Name Goneril? Sie kann's nicht leugnen. Verzeiht mir, Lady. Ich hielt euch für einen leeren Sessel. Und dort sitzt noch eine. Eine, der ein scheler Blick ihr finsteres Herz verrät. Du falscher Richter, lässt du sie entfliehen? Halt sie fest. Ja, halt sie. Erhebt euch. Nun spreche ich das Urteil. Lasst meine Töchter anatomieren und sehen, was in ihrem Herzen brütet. Ob es irgendeine Ursache gibt in der Natur, die diese harten Herzen hervorbringt. Seht, wie erschöpft ist seine Kraft. Die kleinen Hunde, seht, Spitz, Mops, Blandine, alle bellen mich an. Toms wird seinen Kopf nach ihnen werfen. Ja, ja. Hinaus mit euch. Hinaus. Hinaus, ja. Ihr Kläffer. Hinaus. Euch, teurer Herr, halte ich als eine meiner 100. Nur gefällt mir der Schnitt eures Habits nicht hier. Ihr werdet sagen, es sei persische Tracht, aber lasst es ändern. Nun zieht mir die Schuhe aus. Macht keinen Lärm. Auch den anderen. Zieht den Vorhang zu. So. So. Er schläft. Du guter Mann, nimm ihn in deine Arme. Säumst du eine halbe Stunde nur, so ist sein Leben, deins und aller, die ihn schützen, verloren, ohne Rettung. Fort denn fort. Tragt ihn geschwind hinweg. Komm nach. Hilf deinem Herrn. Komm. Fort. Sehen wir den Größern tragen unseren Schmerz. Kaum rührt das eigene Leid noch unser Herz. Mein Unglück dünkt mir leicht und minder scharf. Da was mich beugt, den König niederwarf. Er Kind, ich vaterlos. Nun, Toms wohlan. Merk auf den Sturm der Zeit. Erschein erst dann, wenn die Verleumdung, deren Wort dich peinigt, beschämt durch Prüfung deinen Namen reinigt. Komme, was will zur Nacht? Flieht nur der König. acht. Gib acht. In Gloucesters Schloss. Goneril, eilt sogleich zu Milord Albanien, eurem Gemahl, zeigt ihm diesen Brief. Die französische Armee ist gelandet. Soldaten, geht, sucht den Schurken Gloucester. Hängt ihn ohne weiteres. Reißt ihm die Augen aus. Überlasst ihn meinem Unwillen. Edmund, lasst ihr unsere Schwester Goneril Gesellschaft. Die Rache, die wir an eurem verräterischen Vater zu nehmen gezwungen sind, verträgt eure Gegenwart nicht wohl. Ermahnt den Herzog, wenn er zu ihm kommt, zur schleunigsten Rüstung. Wir sind zum Gleichen verpflichtet. Unsere Boten sollen schnell sein und das Verständnis zwischen uns erhalten. Lebt wohl, liebe Schwester. Lebt wohl, Edmund. Milord? Nun, wo ist der König? Milord von Gloucester hat ihn fortgeführt. Er zieht nebst anderen von des Lords Vasallen nach Dover, wo sie rüstige Freunde sich rühmen. Schafft die Pferde eurer Herren. Lebt wohl, Milord und Schwester. Edmund, lebt wohl. Sucht den Verräter Gloucester. Bindet ihn wie einen Dieb. Führt ihn hierher. Wer kommt? Ist's der Verräter? Der undankbare Fuchs, er ist's. Bindet ihm die welken Arme. Was? Mein teurer Roald? Freunde, denkt ihr, seid ihr meine Gäste? Frevelt nicht an mir. Bindet ihn. Fest! Fest! Schändlicher Verräter! Du unbarmherzige Frau. Das war ich nie. Bindet ihn an diesen Stuhl. Schuft! Du sollst sehen. Beim gütigen Himmel. Das ist höchst unedel. Ich bin euer Wirt. Was wollt ihr tun? Sprecht. Was für Briefe schrieb man euch aus Frankreich? Antwortet schlicht, wir wissen schon die Wahrheit. Und welchen Bund habt ihr mit den Verrätern, die jetzt gelandet sind? In wessen Hand gabt ihr den tollen König? Sprecht! Einen Brief erhielt ich voll Vermutung von jemand, der zu keiner Seite neigt und der nicht feindlich ist. Ausflucht. Und falsch. Wo sandtest du den König hin? Nach Dover. Warum nach Dover? Warum nach Dover? Stand nicht dein Leben drauf? Weil ich nicht wollte sehen, dass deine Nägel ausrissen, seine armen, alten Augen. Noch wie die unbarmherzige Goneril in sein gesalbtes Fleisch die Hauer schlage. Doch seh ich noch furchtbare Rache treffen solche Kinder. Sehen wirst du's nimmer. Halte fest den Stuhl. Auf deine Augen setz ich meinen Fuß. Wer noch das Alter zu erleben hofft, der steh mir bei. Oh, grausam! Oh, ihr Götter! Siehst du nun Rache? Haltet ein, Milord! Seit meiner Kindheit habe ich euch gedient. Doch besser im Dienst erwies ich euch noch nie, als jetzt euch Halt zuzurufen. Oh! Was, du Hund? Was habt ihr vor? Mein Sklav. Nun, dann nehmt hin, was Wut und Zufall bringen. Lehnt sich ein Bauer auf? Spür dieses Schwert! Oh! Ich bin hin. Milord, euch blieb ein Auge, die Straf an ihm zu sehen. Dafür ist Rat. Heraus das zweite Auge. Wo ist dein Glanz nun? Alles Nacht und trostlos. Wo ist mein Sohn Edmund? Edmund, schür alle Funken der Natur und räche diesen Greuel. Falscher Bube, du rufst den, der dich hasst. Er selber war es, der deinen Hochverrat entdeckt. Er ist zu gut, dich zu bedauern. Oh, mein Wahnsinn. Dann tat ich Edgar Unrecht. Götter, vergebt mir das und segnet ihn. Fort! Werft ihn aus dem Tor. Dann mag er riechen den Weg nach Dover. Wie ist euch, Herr? Wie geht's? Der lumpche Diener traf mich. Folgt mir Regeln. Ich blute stark. Dies kommt zur Unzeit. Gib mir deinen Arm. Freies Feld. Doch besser so. Und sich verachtet wissen. Als stets verachtet und geschmeichelt sein. Ist man ganz elend, das niedrigste, vom Glück geschmähte Wesen, lebt man in Hoffnung noch und nicht in Furcht. Beweinenswerter Wechsel trifft nur Bestes. Das Schlimmste kehrt zum Lachen. Drum willkommen, du wesenlose Luft, die Edgar hier umfasst. Der Ärmste, den du warfst ins tiefste Elend, fragt nichts nach deinen Stürmen. Doch, wer kommt hier? Mein Vater, Bettler gleich, geführt, Welt, Welt. Oh, Welt! Erklärt uns dein seltsam Wechseln dich nicht hassen? Das Leben beugte nimmer sich dem Alter. Wer da? Ist mir's denn möglich? Ein schlecht Gewerb beim Gram den Narren spielen. Man ärgert sich und andere. Grüß euch Gott! Der tolle Toms. Wo willst du hin, Gesell? Ist er ein Bettler? Ein toller und ein Bettler. Er hat Vernunft noch, sonst könnte er nicht betteln. Im letzten Nachtsturm sah ich solchen Wicht. Und für einen Wurm musste ich den Menschen halten. Da kam mein Sohn mir ins Gemüt. Was? Fliegen sind den müßigen Knaben, das sind wir den Göttern. Sie töten uns zum Spaß. Er soll mich führen. Ach, er ist ja toll. Es ist Fluch der Zeit, dass tolle Blinde führen. Geh jetzt zurück. Ja. Hör, Bursch. Ah, der alte Toms friert. Ich halte mich nicht länger. Komm her, Gesell. Gott schützt die lieben Augen dir. Sie bluten. Weißt du den Weg nach Dover? Ja, Herr. Dort ist ein Fels, das hohe, steile Klippe furchtbar hinabschaut, in die jähe Tiefe. Bring mich nur hin an seinen letzten Rand und lindern will ich deines Elends Bürde mit einem Kleinod. Von dem Ort bedarf ich keines Führers mehr. Gib mir den Arm. Toms will dich führen. Ja, ja. Nach Dover? Ja, nach Dover. Das französische Lager bei Dover. Oh Gott, er ist's. Man traf ihn eben noch. So toll wie das empörte Meer. Laut singend. Begrenzt mit wildem Erdrauch. 100 schickt und mehr, durchforscht jedwedes hochbewachsene Feld und bringt ihn zu uns. Was vermag die Kunst, ihm herzustellen, die beraubten Sinne? Er, der ihn heilt, bekommt all meine Schätze. Es gibt noch Mittel, Fürstin. Die beste Wärterin der Natur ist Ruhe, die ihm gebricht. Und diese ihm zu schenken, vermag manch wirksam Heilkraut, dessen Kraft des Wahnsinns Augen schließen wird. All ihr gesegneten geheimen Wunder, all ihr verborgenen Kräfte der Natur, sprießt auf durch meine Tränen, lindert, heilt des guten Greises Weh, sucht, sucht nach ihm, ehe seine blinde Wut das Leben löst, das ich nicht führen kann. Vernehmt mir, Lady, die Bretsche macht es auf dem Zug hierher. Man wusste es schon. Wir sind vorbereitet auf ihren Angriff. Oh, mein teurer Vater, für deine Wohlfahrt habe ich mich gerüstet. Drum hat der große Frankreich mein Trauern, meiner Tränen flehen erhört. Nicht leerer Ehrgeiz treibt uns zum Gefecht. Nur tiefe Lieb und unseres Vaters Recht. Möcht ich doch bald ihn sehen und ihn vernehmen. Gegend bei Dover. Ja. Nach Dover. Wann kommen wir zum Ende dieser Wanderung? Horcht. Hört ihr nicht die See? Nein. Wahrlich nicht. Dann wurden eure anderen Sinne stumpf durch eure Augenschmerz. Das mag wohl sein. Mich dünkt, dein Laut ist anders. Und du sprichst mit besserem Sinn und Ausdruck als zuvor. Ihr täuscht euch sehr. Ich bin in nichts verändert. Seid ruhig und getrost. Doch, wer kommt da? Ein Vogel in der Luft triff ins schwarze Bursch. Oh. Er führt den Bogen wie eine Vogelscheuche. Eine Maus. Sieh, eine Maus. Still. Eine Maus. Dieses Stückchen Käse wird gut dazu sein. Oder ich will meinen Panzerhandschuh gegen diesen Riesen ausprobieren. Die Hellebarden her! Mein König. Gib die Parole. Süßer Majoran. Passiert. Die Stimme kenne ich. Ja. Gonrill. Sie schmeichelten mir wie Hunde. Ja, wie Hunde. Ja und nein zu sagen zu allem, was ich sagte. Ja und nein zugleich. Das war keine gute Theologie. Als der Regen kam, mich zu durchnässen, und der Wind mich schauern machte und der Donner auf mein Geheiß nicht schweigen wollte, da erkannte ich sie. Da durchschaut ich sie. Den Ton von dieser Stimme kenne ich wohl. Ist's nicht der König? Ja, jeder Zoll ein König. Blick ich so starr, bebt der Untertan. Was war sein Vergehen? Ehebruch. Nein, du sollst nicht sterben. Tod um Ehebruch, nein. Verzeih sich, tut's. Die kleine goldene Fliege vor meinen Augen buhlt sie. Lass der Vermehrung Lauf, Drang und Zucht. Frisch auf, denn ich brauch Soldaten. Sieh du die ziere Dame. Ihr Antlitz weiß sagt Schnee. In ihrem Schoß, sie spreizt sich tugendlich und dreht sich weg, hört sie die Lust nur nennen. Und doch sind Iltis nicht und Hitzgestute so ungestüm in ihrer Brunst. Vom Gürtel nieder sind's Zentauren, wenn auch von oben Weib. Nur bis zum Gürtel sind sie den Göttern eigen. Jenseits! Alles gehört den Teufeln. Dort ist Hölle, Nacht, Das ist doch Schwefelpfuhl, Brunnensehen, Pestgeruch, Verwesung, pfui, pfui, pfui. Buah. Buah. Gib etwas Bisam, guter Apotheker, meine Fantasie zum Mildern. Pfui. Da ist Geld für dich. Nimm Kieselsteine als Münze, ich ernenne sie zu Geld. Ich bin der König. Oh, lass die Hand mich küssen. Lass mich erst sie abwischen. Sie riecht nach dem Grabe. Oh, du zertrümmert Meisterstück der Schöpfung. So nutzt das große Weltall einst sich ab zu nichts. Kennst du mich wohl? Ich erinnere mich deiner Augen recht gut. Blinzelst du mir zu? Was? Mit den Höhlen der Augen? Ohohohoho, stehen wir so miteinander? Keine Augen im Kopf, kein Geld im Beutel. Höhlten sie dir die Augen und holten dir den Beutel? Und dennoch siehst du, wie die Welt geht. Ich sehe es fühlend. Kann man. Man kann die Welt sehen und wie sie in ihr hergeht, ohne Augen. Schau mit dem Ohr. Sieh, wie jener Richter jenen einfältigen Dieb schmäht. Horch, unter uns. Den Platz gewechselt und die Hand gedreht. Wer ist Richter, wer ist Dieb? Sahst du schon eines Pächters Hund einen Bettler anbellen? Ja, Herr. Und der Wicht lief vor dem Köter. Da konntest du das Bild des Ansehens erblicken, dem Hund im Amt gehorchen. Du schuftscher Büttel, weg die blutige Hand. Was geißelst du, die Hure, peitsch dich selbst. Die schlüstet heiß mit ihr zu tun, wofür dein Arm sie stäubt. Der Wuchrer hängt den Gauner. Zerlumptes Kleid bringt kleinsten Fehl ans Licht. Talar und Pelz birgt alles. Hüll in Gold die Sünde. Das starke Speer des Rechts bricht harmlos ab. Die Sünd in Lumpen, ein Halm durchbohrt sie. Kein Mensch ist sündig, keiner. Keiner, sag ich. Und ich verbürge es, wenn, versteh, mein Freund, wenn er nur des Klägers Mund versiegeln kann. Schaff Augen dir von Glas und wie Politiker des Pöbels tu, als siehst du Dinge, die du doch nicht siehst. Oh, tiefer Sinn und Aberwitz gemischt. Vernunft in Tollheit. Willst du weinen über mich? Nimm meine Augen. Ich kenne dich recht gut. Dein Name ist Gloster. Ja, Herr. Beruhig dich. Wir kamen weinend an. Du weißt, wenn wir die erste Luft einatmen, schreien wir und winseln. Hör, ich will dir predigen. Oh, welcher Jammer. Die Neugeborenen betreten weinend die große Narrenbühne. Dein schöner Hut aus Filz. Weißt du, ich will versuchen, einen Pferdetrupp mit Filz zu beschuhen. Feine Kriegslist, was? Und so überfall ich dann und überschleiche meine Schwiegersöhne und schlag sie tot. Tot, alle tot. Tot! Tot! Haltet ihn! Wo ist mein Soldaten? Wo ist mein Nachschub? Wo ist mein... Wo sind die Soldaten? Mein Entsatz, wo sind sie? Milord, euer liebstes Kind. Oh, ich bin gefangen. Hier ist Lösegeld. Verpflegt mich gut. Schafft mir einen Wundarzt. Ich bin ins Hirn gehauen. Nichts soll euch fehlen. Raphael sterben wie ein schmucker Bräutigam, ja? Wie lustig sein. Kommt, ich bin ein König Meine Herren, ihr wisst das doch. Ein hoher König. Ja. Und wir folgen euch. Ja, ja, ja. Und so ist noch nichts verloren. Kommt. O teurer Kent, kann all mein Tun und Leben dir je vergüten? Ist mein Leben doch zu kurz und jeder Maßstab allzu klein? So anerkannt ist überreich bezahlt. Was ich gesagt, ist alles schlichte Wahrheit. Nicht mehr noch minder. Nimm ein besseres Kleid. Deine Tracht ist Denkmal jener bitteren Stunden. Ich bitte dich, leg sie ab. Nein, gütige Fürstin. Jetzt schon erkannt sein, schadet meinem Plan. Als Gnade bitte ich, kennt mich jetzt noch nicht. Die Zeit und ich es heischen. Sei es denn so, mein werter Lord. Was macht der König? Er schläft noch, Fürstin. Gütige Götter, heilt den großen Riss des schwergekränkten Geistes. Gefällt's euer Hoheit, dass wir den König wecken? Er schlief lang. Folgt eurer Einsicht und verfahrt durchaus nach eigenem Willen. Ist er angekleidet? Ja, gnädige Frau. Dort bringt man ihn. Bleibt, gnädige Königin, er wird erwachen. Wohl. Gefällt's euch näher? Mein teurer Vater. O Genesung, gib Heilkräfte meinen Lippen. Dieser Kuss lindere den grimmen Schmerz, mit dem die Schwestern dein Alter kränkten. Gütige, liebe Fürstin. Warst du ihr Vater nicht? Dies Silberhaar verlangte Mitleid. O, war dies ein Haupt, dem Sturm der Elemente preiszugeben. Ein Wunder, dass dein Leben nicht zugleich mit deinen Sinnen schiebt. Erwacht. Sprecht zu ihm. Tut ihr's, Milady. Sie ist am besten. Was macht mein königlicher Herr? Wie geht's, Euer Majestät? Es ist unrecht, dass ihr aus dem Grab mich nehmt. Herr, kennt ihr mich? Du bist ein Geist. Ich weiß es wohl. Wann starbst du? Noch immer weit, weit weg. Er ist kaum wach. Lasst ihn ein Weilchen ruhig. Wo war ich denn? Wo bin ich? Heller Tag? Man täuscht mich arg. Wie ist mir doch? Ich will nicht schwören, dies sei meine Hand, das Sehen. Ich fühle diesen Nadelstich, wäre ich doch überzeugt von meinem Zustand. Oh, seht auf mich, Milord. Hebt eure Hand zum Segen über mich. Spottet meiner nicht. Ich bin ein schwacher, kindscher alter Mann, 80 und drüber. Keine Stunde mehr, noch weniger. Grad heraus, ich fürchte fast, ich bin nicht recht bei Sinnen. Mich dünkt, ich kenne euch. Kenne auch diesen Mann. Hoheit. Doch zweifle ich noch, denn ich begreife es nicht, an welchem Ort ich bin. All mein Verstand entsinnt sich dieser Kleider nicht noch. Noch weiß ich, wo ich die Nacht schlief. Lacht nicht über mich, denn so gewiss ich lebe, die Dame halte ich für mein Kind Cordelia. Das bin ich auch. Ich bin's. Sind deine Tränen nass? Ja, wirklich. Bitte, weine nicht. Wenn du Gift für mich hast, so will ich's trinken. Ich weiß, du liebst mich nicht. Doch deine Schwestern, soviel ich mich erinnere, die kränkten mich. Du hattest Grund, sie nicht. Kein Grund, kein Grund. Er blickt sich um. Was sucht er? Bin ich in Frankreich? In eurem eigenen Königreich, Milord. Betrüg mich nicht. Seid ruhig, hohe Frau. Die große Wut ist, wie ihr seht, geheilt. Doch wär's gefährlich, die verlorene Zeit ihm zu erklären. Führt ihn jetzt hinein und stört ihn nicht, bis er sich mehr erholt. Wie liebt es euch, hineinzugehen, mein König? Ja. Habt Geduld mit mir. Bitte, vergesst, vergebt, denn ich bin alt und kindisch. Feldlager bei Dover. Albanien fragt, ob's bleibt beim letzten Wort. Oder seitdem ihn was bewog, den Plan zu ändern. Denn er ist voll Widerspruch und schwankend. Meld uns seinen festen Willen. Der Schwester Boten traf gewiss ein Unfall. Ich fürchte es, gnädige Frau. Nun, liebster Graf, ihr wisst, was ich euch Gutes zugedacht. Sagt mir doch redlich, sagt die lautere Wahrheit. Liebt ihr nicht meine Schwester? Ganz in Ehren. Ich fürchtete, ihr seid mit ihr vereint aufs Innigste, soweit das möglich ist. Nein, gnädige Frau, auf Ehre. Sie ist mir unerträglich. Teurer Lord, seid nicht vertraut mit ihr. Das fürchtet nicht. Da ist sie und der Herzog, ihr Gemahl. Verehrte Schwester, seid uns sehr willkommen. Man sagt, der König kam zu seiner Tochter mit anderen, so die Strenge unserer Herrschaft zur Klage zwang. Ich war noch niemals tapfer, wo ich nicht ehrlich konnte sein. Wir fechten, weil Frankreich unser Land hier überzog, nicht weil's dem König hilft und jenem, welch aus triftigem Runde fürchtig mit ihm halten. Ihr sprecht sehr tugendlich. Wozu dies Klügel? Dem Feind entgegensteht vereint zusammen. Für diesen häuslichen besonderen Zwist ist jetzt nicht Zeit. So lasst uns denn den Ratschluss mit Kriegserfahrenen fassen, was zu tun. Gleich werde ich bei euch sein in eurem Zelt. Ihr geht doch mit uns, Schwester. Nein. Eher will ich die Schlacht verlieren, als Edmund an die Schwester. Der Wohlanstand verlangt's. Bitt euch. Geht mit. Oh, ich durchschaue dich. Gut, ich will gehen. Den beiden Schwestern schwur ich meine Liebe. Und beide hassen sich wie der Gestochene die Natter. Welche soll ich nehmen? Beide? Ein oder keine? Keiner werd ich froh, wenn beide leben. Mir die Witwe nehmen, bringt Goneril von Sinnen, macht sie rasend. Und schwerlich komme ich je zu meinem Ziel, solange ihr Gatte lebt. Gut, nutzen wir sein Ansehen in der Schlacht. Ist sie vorüber, mag sie die gar nicht los, wer weitersinnen, ihn schnell hinwegzuräumen. Die Begnadigung, die er für Lier im Sinn hat und Cordelia. Wenn wir gesiegt und sie in unserer Macht vereidlich solch verzeihen, nicht Müßgarat ziemt meiner Stellung, nein, entschlossene Tat. Den kühlen Schatten dieses Baumes nehmt als guter Herberg an. Fleht hier um Sieg des Rechts. Wenn ich zu euch je wiederkehre, Vater, bringe ich euch Trost. Begleit euch Segen, Herr. Besiegt, gefangen samt der Tochter. Gebt mir die Hand nur fort. Man kann auch hier verfallen. Was? Schwermut? Dulden muss der Mensch sein Scheiden aus der Welt wie seine Ankunft. Reif sein ist alles, kommt! Wohl, dies ist wahr. Das britische Lager bei Dover. Hauptleute, führt sie weg. In strenger Haft. Bis deren höchster Wille wird verkündet, wie ihre Richter. Wir sind nicht die Ersten, die Gutes wollend das Schwerste dulden müssen. Dein Unglück, Vater, nimmt mir ganz den Mut. Sonst übertrotzt dich wohl des Schicksals Wut. Sehen wir nicht diese Töchter, diese Schwestern? Nein, nein, nein, nein. Komm fort, zum Kerker fort. Da lass uns singen wie Vögel in dem Käfig. Bittst du meinen Segen, will ich knien um dein Verzeihen erflehen. So wollen wir leben, beten und singen, Märchen uns erzählen, über goldene Schmetterlinge lachen. Wir hören armes Volk vom Hofe plaudern und schwatzen mit, wer da gewinnt, verliert, wer in, wer aus der Gunst, und tun so tief geheimnisvoll, als wären wir Spione des Herrgotts. Und so überdauern wir im Kerker Ränk und Spaltungen der Großen, die ebben mit dem Mond und Fluten. Auf solche Opfer, o Cordelia, streuen die Götter selbst den Weihrauch. Hab ich dich? Wer uns will trennen, muss mit Himmelsbränden uns scheuchen. Nein, weine nicht, ehe sie uns weinen machen, ehe sollen sie verderben. Komm. Führt sie fort. Tritt näher, Hauptmann. Horch, nimm dieses Blatt, folg ihnen in den Kerker. Schon eine Stufe erhöht ich dich und tust du, wie dies verlangt. So bahnst du deinen Weg zu hohen Ehren. Merke dir's. Der Mensch ist wie die Zeit. Zart fühlend sein geziemt dem Schwerte nicht. Dein wichtiges Geschäft erlaubt kein Fragen. Sag, du willst es tun, sonst such dir anderes Glück. Ich bin bereit. So tu's und sei beglückt, wenn du's vollbracht. Doch hörst du gleich, wie ich dir's niederschrieb. Ist's Menschen möglich, will ich's tun. Herr, ihr habt heut viel Tapferkeit bewiesen und hold war euch das Glück. In eurer Haft sind, die uns feindlich heut entgegenstanden. Wir fordern sie von euch und wollen sie halten, wie es ihr Verdienst und unsere Sicherheit gleichmäßig heischen. Herr, ich hielt für gut, den alten schwachen König in Gewahrsam und sichere Hut bewacht hinwegzusenden. Sein Alter wirkt, sein Rang noch mehr, wie Zauber ihm der gemeinen Herzen zu gewinnen und die geworbenen Lanzen wieder uns, die Herren, zu kehren. Mit ihm war Cordelia aus gleichem Grund entfernt. Sie sind bereit, auf morgen oder später zu erscheinen. Herr, erlaubt, ich acht euch nur als Diener dieses Kriegs, als Bruder nicht. Er führte unser Heer, vertrat uns selbst und unsere höchste Würde. Und Kraft so hoher Vollmacht darf er aufstehen und euch als Bruder grüßen. Nicht so hitzig. Sein eigener Wert hat höher ihn geadelt als deine Übertragung. In mein Recht, durch mich gekleidet, weicht er nicht im Besten. Das höchstens nur, wenn er sich euch vermählte. Aus Spöttern werden oft Propheten. Holla, das Aug, mit dem ihr das gesehen, schielte. Lady, mir ist nicht wohl, sonst gebe ich dir aus vollem Herzen Antwort. General, nimm hin mein Heer, Gefangene, Land und Erbteil. Schalt über sie und mich. Du hast nun alles. Bezeugst die Welt, dass ich dich hier erhebe zu meinem Herrn und Ehegemahl. Wie hoffst du, ihn zu besitzen? Dein guter Wille wird es nicht verhindern. Noch eurer Herr. Halbbürtiger Bursche, ja. Die Trommeln rührt, verficht mein Recht als deins. Du bist in Waffen, Edmund. Blast, Trompeten! Kommt niemand, dich ins Angesicht zu zeihen, verruchten offenbaren Hochverrats. Hier ist mein Pfand. Aufs Haupt beweis ich's dir, eh Brot mein Mund berührt. Du seist das alles, wofür ich dich erkläre. Oh, krank. Ich bin krank. Wenn nicht, so traue ich keinem Gift. Hier ist mein Gegenpfand. Wer in der Welt mich Hochverräter nennt, lügt wie ein Schurke. Trompeten blast! Wer zu erscheinen wagt, an ihm, an euch, an jedem sonst behaupte ich fest meine Ehre und Treu. Ein Herold, hey! Ein Herold! Oh, ich sterbe. Ihr ist nicht wohl, geht, führt sie in mein Zelt. Herold, tritt vor! Lass die Trompete blasen und lies dies laut. Wenn irgendein Mann von Stand oder Rang im Heer wider Edmund, den angeblichen Grafen von Gloucester, behaupten will, er sei ein vielfacher Verräter, der erscheine beim dritten Trompetenstoß. Er ist bereit, sich zu verteidigen. Blase! Noch einmal! Ich wage die Behauptung wider Edmund. Wer seid ihr? Euer Name, euer Stand. Warum antwortet ihr auf diese Ladung? Wisst, mein Name Losch. Zernagt vom giftigen Zahne des Verrats. Doch bin ich edel wie mein Widerpart, dem Kampf ich biete. Welchem Widerpart? Wer stellt sich hier für Edmund Grafen Gloucester? Er selbst. Was willst du ihm? So zieh dein Schwert, dass, wenn mein Wort dein edles Herz verletzt, dein Arm dir Recht verschafft. Hier ist das meine. Denn also ist das Vorrecht meines Standes, des Ritters, Schwures und Berufs. Dich zeige ich, trotz deiner Stärke, Jugend, Würd und Hoheit, trotz deinem Siegerschwert und neuem Glück, wie Kraft und Mut dich ziert. Du seist Verräter! Falsch deinen Göttern, deinem Bruder, deinem Vater, rebellisch diesem hocherlauchten Fürsten! Nach Vorsicht sollte ich deinen Namen forschen. Doch weil dein Äußeres also stolz und kriegerisch und Ritterschaft aus deiner Rede spricht, was sich mit Fug und Vorsicht wohl verweigert nach Recht des Zweikampfs, das will ich verachten. In deine Zähne schleudere ich den Verrat, werf dir ins Herz zurück die Höllenlüge, der mein Schwert zugleich die Stätte brennen wird, wo sie auf ewig ruhen soll. Blas, Trompeten! Du willst durch Hinterlist. Nach Recht des Zweikampfs warst du nicht verpflichtet dem unbekannten Gegner. Getäuscht, betrogen bist du, nicht besiegt. Weib, schweig still! Der so mir obgesiegt, bist du ein Edler, vergeb ich dir. Dass du mich anklagst, ich hab's getan. Und mehr. Weit mehr. Die Zeit enthüllt es bald. Wer bist du? Lass uns Erbarmung tauschen. Ich bin an Blut geringer nicht als du. Edgar heiß ich. Bin deines Vaters Sohn. Mir schien dein Gang schon königlichen Adel zu kündigen. Ich musste dich hier umarmen. Gram spalte mir das Herz. Hasst jemals ich dich oder deinen Vater? Würdiger Fürst Albanien, das weiß ich. Doch wo war er dir verborgen? Wie kam euch Kunde von des Vaters Elend? Indem ich's pflegte. Hört ein kurzes Wort. Und ist's erzählt, oh, breche dann mein Herz. Der blutigen Achtserklärung zu entgehen, die mir so nah war, verhüllte ich mich in eines tollen Lumpen, nahm ein Ansehen, dass Hunde selbst mich scheuten. So entstellt fand ich den Vater mit den blutigen Ringen, beraubt der edlen Steine, ward sein Leiter, führt ihn und bettelte für ihn und schützt ihn vor Selbstmord. Nie, oh Gott, gab ich mich kund, bis ich vor einer halben Stunde in Waffen, nicht sicher, doch voll Hoffnung dieses Siegs um seinen Segen fleht und von Beginn zum Ende meine Pilgerschaft erzählte. Doch sein zerspaltenes Herz, ach, schon zu schwach, den Kampf noch auszuhalten zwischen Schmerz und Freud, im Übermaß der Leidenschaft, brach lächelnd. Sprich nur weiter. Es scheint, als hättest du noch mehr zu sagen. Ist es noch mehr, mehr leidvoll noch, so schweig, denn ich bin nahe daran zu vergehen. Als ich laut schrie vor Schmerz, da kam ein Mann, der mich gesehen in meinem tiefsten Elend und meine schreckliche Gesellschaft floh. Nun aber, da er hörte, wer es sei, der dies ertrug, schlug er die starken Arme mir um den Hals und heulte laut zum Himmel auf, als wollte er ihn zersprengen. Warf sich auf meinen Vater hin, erzählte von sich und Lier die kläglichste Geschichte, die je ein Ohr vernahm. Im Sprechen ward sein Schmerz so übermenschlich, dass die Stränge des Lebens rissen, da zum zweiten Mal klang die Trompet. Ich ließ ihn halb entseelt. Doch wer war dieser? Kent. Der Verbannte Kent, der in Verkleidung nachfolgte dem ihm feindgesinnten König und Dienste tat, die keinem Sklaven ziemten. Helft! Helft! Oh, helft! Wem helfen? Sagt uns an! Was meint der blutige Dolch? Er raucht, ist heiß, er kommt frisch aus dem Herzen. Sie ist tot. Wer tot? Sprich, Mann! Herr, eure Gattin. Ihre Schwester ist von ihr vergiftet. Sie bekannte es selbst. Ich war verlobt mit beiden. Jetzt vermählt ein Augenblick uns alle drei. Dies Strafgericht des Himmels macht uns zittern. Rührt unser Mitleid nicht. Hier kommt auch Kent. Oh, ist er das? Die Zeit verstattet nicht Empfang, wie ihn die Sitte heischt. Ich kam um gute Nacht auf immer meinem König und Herrn zu sagen. Ist er nicht hier? So Großes ward vergessen. Sprich, Edmund, wo ist Lear, wo ist Cordelia? Nach Leben ringe ich. Gutes möchte ich tun. Schickt ungesäumt zum Schloss, denn mein Befehl geht auf des Königs und Cordeliens Leben. Ich sage euch, zögert nicht. Lauft, lauft, oh lauft! Zu wem, Milord? Wer hat den Auftrag? Schickt ein Pfand des Widerrufs. Sehr wohl bedacht. Hier, hier, nimm mein Schwert und gib's dem Hauptmann. Er hat Befehl, von deinem Weib und mir Cordelien im Gefängnis aufzuhängen und der Verzweiflung dann die Schuld zu geben, dass sie sich selbst entleibt. Die Götter schützen sie. Trag den ihm weg. Der König mit seiner Tochter auf dem Arm. Ruhe, kein Alpen! noch immer. Ich weiß, wenn einer tot ist und wenn er lebt. Ist tot wie die Erde. Gebt einen Spiegel. Und wenn ihr auch die Fläche trübt und streift, dann lebt sie. Ist dies das verheißene Ende? Sind's Bilder jenes Grauens? Brich, Welt, vergeh. Oh, teurer Herr. Fort, sag ich. Fort. Es ist Ken. Fort. Euer edler Freund. Fort, sag ich. Cordelia? Cordelia, war doch ein wenig du. Sprach sie was? Nein. Dahin für immer. Und ihr Verräter, ihr Mörder, Fluch über euch. Ihr hättet sie retten können. Ihre Stimme war so sanft, so weich, so mild und zärtlich. Ein köstlich Ding bei Frauen, die Stimme. Ich schlug den Sklaven tot, der dich gehängt. Es ist wahr, Milord, er tat's. Tat ich's nicht, Bursch? Einst war die Zeit, wo sie mein gutes Schwert wohl hätte laufen machen. Nun bin ich alt und all dies Leid bringt mich herab. Wer bist du? Mein Auge ist nicht das Beste. Ich bin der Mann, der seit dem ersten Tage eures Unglücks folgt eurer finstern Bahn. Bist du nicht Ken? Ein treuer Diener, Ken. Ken. Willkommen, Ken. Nein, keiner wohl. Trüb alles. Tot und trostlos. Eure Eltern, Töchter legten Hand an sich und starben in Verzweiflung. Ja. Das denke ich. Er weiß nicht, was er sagt. Es ist vergeblich, dass wir uns ihm verständigen. Ganz umsonst. Edmund ist tot, Lord. Das ist ohne jegliche Bedeutung hier. Ihr Freund und edle Nords hört unseren Willen. Was Trost verleihen kann, so gewaltigen Trümmern, das sei versucht. Wir selbst entsagen hier der Herrschermacht zugunsten dieser greisen Majestät. Ihr, Edgar, tretet in euer Recht mit Ehr und Zuwachs, wie es eure Treue mehr als verdient hat. Alle Freunde sollen den Lohn der Tugend kosten, alle Feinde den Kelch der Missetat. Tod. Mein armes Närrchen. Und seht den König, seht. Kein Leben, keins. Ein Hund, ein Pferd, eine Maus soll Leben haben und du nicht einen Hauch? Du kehrst nimmer wieder? Niemals? Nie? Niemals? Niemals kommst du? Seht ihr dies? Schaut sie doch an. Seht ihre Lippen? Seht ihr es? Seht hier. Ihm schwindelt. Oh, mein König. Brich, Herz, ich bitte dich. Blick auf, mein König. Quält seinen Geist nicht. Lasst ihn ziehen. Der hasst ihn, der auf die Folter dieser Zehenwelt ihn länger spannen will. Oh. Wirklich tot. Das Wunder ist, dass er es ertrug so lang. Sein Leben war ja nur geliehen.